Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Und das war letztens, ich würde euch einen Podcast machen und hier war überall was los und alle haben gequatscht. Ey, Jungs! Du bist drin, also schon heute Spelunkencast noch mit organisatorischem Vorgeplänkel. Heute der faire Pirat begrüßt euch herzlich zum Spelunken-Podcast. Die wunderbare Stammtisch-Sendung hier im Krähennest. Harald, das ist viel zu ernst. Nochmal bitte. Gut, also, wir sind hier auf jeden Fall irgendwie zusammengekommen. Konfetti. Und, nach Weihnachten alle wie immer noch ziemlich rund und glücklich über alles das, was man an Gutem sich tun konnte. Aber trotzdem wollen wir hier den Spelunken-Podcast im Krähennest nicht verpassen. Und da sind schon eine ganze Menge Leute hier angekommen, wie ich das so sehe. Viel besser. Bin ganz begeistert und freue mich auf diese netten Gespräche, die hier üblich sind. Ihr seid doch eh alles nur Katastrophentouristen, habe ich gerade gelernt. Was haltet ihr davon, wenn wir heute Abend das Thema verspätete Einladung einfach ausklammern? Nein. Was für eine Ausklammerung? Verspätete Einladung. Verspätete Ausklammerung ist auch gut. Ja. Ich bin Katastrophentourist, deswegen bin ich hier. Ich möchte als erstes anprangern, also erstens mal hallo. Ich habe hier einen Fan eines Ückendorfer Vorortsvereins eingeladen zum Diskutieren über Locations für AVs. Und zweitens, was macht der Nixus hier? Ich dachte, der hat Hausverbot. Echt? Wusste ich noch gar nicht. Christopher, was hast du gemacht? Deswegen ist er ja auch stumm gestellt und taub, weil er nicht reden und nicht sprechen darf. Das ist wie mit den drei Affen. Nixus ist die drei Affen. Sessionsstruktur bleiben und erstmal vorstellen. Genau. Struktur. Habt ihr schon das Pad für die redaktionelle Vorbereitung geöffnet? Peter? Hey, Tobias, du bist raus. Okay, mein Scherz. Britta, also, geh bitte rüber. Geh rüber und zieh dem Tobi sofort den Stock wieder aus dem Arsch. Du meinst das Pad vorm Kopf? Und danach kräftig drauf mit dem Stock. Okay, Harald, der war gut. Ich hab grad voll Kopfkino. Nabend. So, Bernd, kannst du dich jetzt endlich mal... Nee, Backschäfter fängt an, sich vorzustellen, mal bitte. Jawohl, vorstellen. Ich bin Backschäfter Christina Worm und ich bin öfter hier. Also ich glaube, mein Leben spielt sich hier ab und wer mich nicht kennt, ich bin der Bernd und soll hier tanzen. Bist du ein Tanz-Bernd? Nein, Problem-Bernd. ich bin Britta, manche nennen mich auch eher Nanunana und eigentlich wundere ich mich die ganze Zeit, warum wir noch im Zuhörerraum sind. Hat das einen Grund? Sind wir nicht, wir sind im Hauptraum. Wie auch immer, ist ja gar nicht so ganz blöd, dann kann man sich dieses Hoch- und Runterschieben ja auch einsparen. Sie ist gerade gegangen. Ob sie es merkt? Nee, Kaimi hat sie hochgeschoben. Ja, sie hat's gemerkt. Kaimi war's. Kann ich mich nicht dran erinnern. Danke, dass ich noch mitspielen darf. Ja, wer der Captain dran, wa? Die. Leto, du musst dich vorstellen, wenn du mitmachen willst. Nicht da. Harald, dann bist du dran. Der hat die Begrüßung gemacht. Ihr könnt das mit den Strukturen nicht. Können wir einfach anfangen? Ja, dann mach doch weiter, Kaimi. Schreib du mal Protokoll, Björn, bitte. Ich bin der Kaimi, ich komme heute aus Hamburg. Bin nicht nur verschnupft, sondern auch über UMTS. Schauen wir mal, wie das klappt. Paki. Ja, da der Nixus nichts zu sagen hat, übernehme ich das mal und sage, ich bin der Nixus. Nein, Gott, ich bin der Paki und ich habe auch nichts großartig beizutragen, außer gleich ein bisschen mit rumzublödeln. Björn ist dran. Ja, hallo, Schreibreform hier. Ich schreibe auch kein Protokoll, habe aber schon wieder so viel Rotz auf den Mailinglisten gelesen, dass ich mich die ganze Zeit eigentlich nur aufregen könnte. Also alles wie immer. Also alles wie immer. Wir wissen alle, dass Schreibreform irgendwann mit, weiß ich nicht, 45 am Herzversagen steht oder so. So lang noch? Stefan, du bist dran, sonst Vaku. Ja, ich bin Stefan, komme aus Iserlohn und der Schreibreform will mich hier platt diskutieren. Das will er immer. Das kann er mal versuchen. Ich bin Andrea, aka Vaku, und ich bin ganz entspannt. Und ich bin der Extra-Tobi, auch bekannt als Tobias Stefan, und ich bin auch ganz entspannt. Okay, also hier ist nochmal der faire Pirat, musste gerade mal raus, von da etwas nachhängend bei der Vorstellung. Der faire Pirat ist der Harald aus der Pampa des westlichen Münsterlandes in der Gegend, wo auch der Xtra-Tobi herkommt, der uns heute, wenn ich das von der Entspannung so sehe, hier den Tirsalis machen will. Bin mal sehr gespannt und viel Spaß allen. Warum willst du den Tirsalis machen? Du machtest das gerade so salbungsvoll mit deiner Stimme, hast du gerade den Tirsalis versucht zu machen. Das war hart. Welche Drogen habt ihr heute genommen? Ach komm, wir haben Jahresende. Ich fange mit einer Statistik an. Ich twitter jetzt genau in diesem Augenblick, ihr könnt ja gucken gehen, eine schöne Grafik. Kann ich in den Raum auch reinposten? Darf ich das? Ja. Da ist nämlich eine statistische Auswertung, die mir zugespielt worden ist. Der Top 10 Poster der NRW-Liste. Die ist großartig, oder? Mast statt Klasse? Masse statt Klasse. Da steht aber Mast. Ja, macht nichts, ist ja ein Pfosten, die Ottler. Das war der Mastdarm. Ja, ich habe doch schon mal festgestellt, dass sie sich nach der Landtagswahl angemeldet hat und seitdem 5,7 Mails oder was das war pro Tag alleine auf der NRW-Liste verzapft. Also der Knüller. Schlimm finde ich, die hat mir geantwortet auf der NRW-Liste heute. Ich habe ihr das überhaupt nicht erlaubt. Mir hat sie zugestimmt, das finde ich hier noch viel schlimmer. Ah, was ist Schleim? Da äußere ich mich jetzt nicht zu. Kaimi, ihr seid ein Traumpaar. Düsseldorf, Köln, ihr werdet alle Grenzen überwinden und gemeinsam Hand in Hand NRW vereinen. Sag mal, gibt's eigentlich noch keine App, irgendwie vollautomatische Ottler-Filter oder so? Jetzt verrate hier nicht alle Geschäftsideen. Ja, das Einzige, was sich da vereint, ist, glaube ich, dass wir gemeinsam auf dem Klo sitzen und kotzen, oder? Das Beste war, dass ich sie vorgestern überführt habe, dass sie nur wirren Scheißdreck rumtwittert. Da hat sie nämlich Andreas Winkler plötzlich nach Bochum mit den Pussy Riots verbunden und sich gefragt, was er denn in Köln zu suchen hat. Und ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt und die auseinandergelegt und habe dann gesagt, ja, wenn ich das jetzt weiterdenke, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass Ottler bei den Pussy Riots dabei gewesen ist in Moskau und jetzt im Arbeitslager ist, aber krankgeschrieben und irgendwie Zugang zum PC hat und daraufhin den ganzen Tag rumschreibt. Ottler twittert doch gar nicht, oder? Nein, aber Mails. Also sie hat eben das Recht scheinbar in diesem Arbeitslager aufgrund ihrer Krankheit eben an einem PC Mail schreiben zu dürfen und die Welt zu terrorisieren. Aber es ist doch mittlerweile so, dass wenn sie auf irgendwas antwortet, dass es die meisten schaffen, da einfach gar nicht drauf zu reagieren. Dann antworten mal zwei selber. Millionen. Ich habe übrigens noch Kompromat in der Grafik gerade, ne? Ja, raus damit. Ja, da gibt's eine E-Mail-Adresse, grumpyoldman@googlemail.com. Hui! Das muss ich ihm erstmal direkt aufs Brot schmieren. So. Also. Jetzt haben wir das geklärt. Wir wissen genauso, also Ottler ist alles wie immer, also überflüssig. War das schön mit den Einladungen für die Afro-Pampa? Nee, die gehen fristgerecht raus. Es gibt keine Frist. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die haben sich doch gestern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe es mir jetzt heute angehört, 70 Minuten darüber unterhalten, dass alles toll und glücklich ist und am Ende kam keine Entscheidung. Nee, die Entscheidung war, wir machen es. Eben die Entscheidung, die Entscheidung ist da gewesen und ich glaube, bei dem ein oder anderen Vorstandsmitglied ist auch angekommen, dass selbst wenn man formell richtig liegt, es ein Problem gibt. Aber es hat ja niemand einen Fehler gemacht. Also das war das Allergeilste. Ja, ist ja alles super gelaufen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und die Begrüßung, dass wir ja alle nur einen Fehler suchen, um Leute anzugreifen, fand ich auch merkwürdig. Denn die Diskussion um das Thema auf der NRW-Mailingliste ist wirklich hervorragend gesittet gelaufen. Aber es wurde ja auch festgestellt dann am Ende doch von dem einen oder anderen, dass so viel Shitstorm vielleicht doch gar nicht dabei war. Ja, Stefan, wo du jetzt da bist, hier zu Gast, du hattest ja gestern irgendwie die These vertreten, dass nur die Leute rumgemeckert haben, die da sowieso nicht haben wollen. Wie kommst du denn da drauf? Ich darf hier These vertreten, wie ich lustig bin. Ja, was ist Unfug? Ja, wenn du meinst, also ich weiß nur, dass am Ende wieder Leute von der AG Technik da ganz oben im Sprechenkanal waren und rumgelabert haben von wegen, ja, aber da könnte ja der Eindruck entstehen und dann ist das ja im Prinzip nach meinem juristischen Verstehen bla bla bla bla. So, und das sind die Leute, die schon gegen die AV-Pampa gerantet haben, als es noch nicht mal feststand, dass es in meiner Tagen sein könnte. Da suchst du die Feinde aber im falschen Lager schon. Und glaube ich aber auch. Darf ich kurz da einhaken? Ich glaube, das sind die Leute, die immer ranten, oder? Ja, das ist mir doch egal. Nee, aber das darfst du nicht verwechseln. Also das, die haben, glaube ich, kein Problem damit, dass es zustande kommt oder nicht, sondern die finden die Art und Weise scheiße. Also gestern hatte ich wirklich bei keinem der Sprecher den Eindruck, dass einer wirklich ernsthaft versucht, die AV Pampa irgendwie anzugreifen oder gar eine Klage zu erheben, sondern es ging im Kern wirklich darum, rauszufinden, was können wir tun, um genau das zu vermeiden. Also von daher sehe ich das überhaupt nicht so. Ja, aber wenn ich das Gleiche noch zum sechsten Mal wiederhole, dann ist es irgendwann auch altbacken. Also der jetzt zum Schiedsgericht gehen will, der war gestern nicht dabei. Also es gibt jemanden, der jetzt tatsächlich das jetzt schon anfechten möchte? Ja. Böswillig oder unterstützend? Nein, prüfen lassen will er erst vom Schiedsgericht und das ist ja, glaube ich, auch okay. Das war doch diese Feststellungsklage, oder? Ja. Daniel, ja, oder? Das ist ja was okay. Das ist ja total okay. Das geht ja nur darum, dass gesichert ist, dass wir da nicht eine Anfechtung riskieren werden. Ja, aber gleichzeitig nach Pullheim einzuladen, finde ich ein bisschen komisch. Ach, das ist der Dietrich, oder was? Der dann direkt da die... Oh, das ging ja gar nicht. Hallo? Ich fand es relativ amüsant. Also vor allen Dingen die Mail, die über die Liste gegangen ist. Es steht jetzt übrigens fest, es findet da über nicht statt. Wir machen das in Pullheim. Ja, also, das hat auch gelesen. Jetzt ist es offiziell schon da. Aber besser klar jetzt als später, weil das ist es noch billig, ne? Ja, nicht wie das. So besser billig? Sagt jetzt irgendjemand, hör mal, Leute, Frist ist vielleicht doch nicht so ganz. Da kann man das nochmal ordentlich planen, alles nochmal ordentlich machen. Das fliegt uns nicht im Nachhinein um die Ohren und verhindert eventuell eine Liste in Nordrhein-Westfalen. Das ist, glaube ich, die größte Sorge der Leute gestern gewesen, dass es uns das um die Ohren fliegt. Weil das wäre wirklich scheiße. Es geht nicht darum, dass, wie Tobi gesagt hat, da will keiner klagen oder sonst irgendwas, oder will es weghauen. Die Leute haben einfach nur Sorge, dass es schief geht. Wegen einem blöden, dummen Fail, die Sache nicht 3 oder 4 Tage eher abzuschicken. Nur fürs Protokoll und die Leute, die zuhören von den anderen Parteien und die ganzen Politiker, der Bundespressedienst und so. Und wer hat den Fehler gemacht? Ihr müsst hier einen Schuldigen benennen jetzt, damit wir das auf Band haben. Das war doch ein technischer Fehler, soweit ich das verstanden habe. Den Fehler hat der Vorstand gemacht in der Koordinierung dieser Geschichte und ganz konkret in der Ausführung hatte dann der Alex sozusagen den schwarzen Peter, weil er das dann ausführen musste und es halt erst am letzten Tag auf die übliche Art gemacht hat und es dadurch dann extrem knapp bis halt eben zu knapp geworden ist. Ich hatte das gestern so verstanden, dass mein Server schuld ist. Nee, also das ist schon von verschiedenen ja auch geprüft worden, das ist der Mailingliste auch zu entnehmen. Also es sind faktisch E-Mails erst nach 0 Uhr verschickt worden, das ist keine Erbsenzählerei, denn die Erbsen zählen ja die was Böses wollen und wir stellen nur fest, dass jemand Erbsen zählen könnte. Deshalb liegt das Problem da, dass die E-Mails erst eben nach 0 Uhr verschickt wurden und der Fehler liegt da, im Gesamtvorstand, denn die Stimmen wurden rechtzeitig sehr laut von vielen verschiedenen Seiten, dass es Zeit wird, die Einladung herauszuschicken. Und dann gibt's ja noch zwei Faktoren. Entweder man hat sehr genau um das Bundesgesetz gewusst und wusste, dass die Satzung von NRW einen Fehler hat, das war der Absatz 7.2. Wenn man das wusste, hätte man mit diesem hoheitlichen Wissen erst recht rechtzeitig versenden müssen. Und wenn man es nicht gewusst hat, dann war man fahrlässig. Also egal wie, ist es ziemlich blöd gewesen. Oder man hätte zumindest in das Anschreiben und in die Mail und dieses darauf hinweisen können, damit einfach jedem klar ist, dass es sich jetzt eben um eine Mail handelt, die zu einer möglichen Frist kommt, die aber nicht relevant ist, weil eben die rechtlichen Positionen keine Frist vorschreiben. Irgendwie sowas hätte dazugehört, damit jeder von vornherein gewusst hätte, es ist nicht irgendwie ein Problem, wenn es denn kein Problem ist. Hör mal, Harald, jetzt war Schluss, jetzt wirst du aber konstruktiv hier. Ich finde euch auch gerade überhaupt gar nicht komisch, ehrlich gesagt. Das Lachen ist mir gestern auch echt vergangen, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, ich glaube, dass das wirklich Bescheuerte ist halt, also was mich einfach maßlos aufregt und was mich seit Wochen und Monaten maßlos aufregt, ist einfach die Arroganz, wenn Alex den Mund aufmacht. Also da kriege ich einfach das Kotzen. Ich fand Fitz auch nicht schlecht auf der Mailingliste, muss ich ehrlich sagen. Also das war mal ein Doppelfail, fand ich. Was? Wir repräsentieren nur. Ja, der war geil. Ja. Also ich bin nicht verantwortlich, ich bin nur der erste Vorsitzende. Ne? Also. Da habe ich dann auch erstmal meinen Senf dazu geschrieben, also echt bescheuert. Wobei, das musste der Fitz ja so sehen, weil er hat ja das Vorbild der Entlastungen beim letzten LPT. Da sind ja auch die Vorstände alle entlastet worden und irgendjemand sind die Fails in die Schuhe geschoben worden. Die Schatzmeister-Fails. Ja, ich wollte das jetzt nicht detaillieren, sondern einfach nur als Prinzip darstellen. Mhm. Hat eigentlich einer von euch mal tatsächlich in diesem Bundeswahlgesetz nachgelesen, was da drin steht? Ich habe ja gestern nachgesucht, ich habe nichts Passendes gefunden. Ja, habe ich. Das steht da drin, aber es ist so wieder dieses Juristendeutsch, was man auf 17 verschiedene Arten in 9 unterschiedlichen Stufen mit 37 Nebensätzen auslegen kann. Super. Also es bringt gar nichts, da irgendwie reinzugucken. Das ist immer dafür da, damit unsere Gerichte was zu tun haben und sie das dann interpretieren dürfen. Ja, und dann steht irgendwie hinter drauf, Urteil im Namen des Volkes. Und wann wählen wir den Vorstand neu? Ach, können wir das nicht ohne Vorstand machen? Was jetzt, den Vorstand ohne Vorstand wählen? Nee, wir wählen einfach keinen Vorstand. Das ist mal eine echt konstruktive Idee. Wir machen autonomes Kollektiv und jeder spielt irgendwie 2 Monate Exekutive. Die Idee ist aber jetzt, glaube ich, nicht ganz so neu. Die ist schon öfter gekommen. Ach, in Belgien hat das geklappt, 1,5 Jahre. Aber es wird jemanden geben, der irgendeinen Satz aus der Satzung so interpretiert, dass es nicht möglich ist. Dann müssen wir halt am LPT erst die Satzung ändern und dann können wir das schon machen. Ja, aber die Satzung ist doch für eh nichts gültig. Das hat Alexander, nein, das stimmt nicht. Alexander hat ganz klar gesagt, dass nur wenn ein Fehler drin ist, die Satzung dennoch ihre Gültigkeit bewahrt. Ja, aber wenn das Bundeswahlgesetz eh über allem übergeordnet ist, dann können wir uns die Satzung eigentlich auch schenken. Naja, aber das Bundeswahlgesetz klärt ja nicht alles, was die Satzung klärt. Und ich hasse formal, fuhr ich höre jetzt auf. Kaimi, genau, das ist dein Job. Du hast gesagt, findest das gut. Wir wollten da eigentlich gar nicht drüber reden heute. Erinnert ihr euch? Nee, ich hatte es euch diktiert. So war das. Das war nicht so, dass ihr das nicht wolltet. Das hat keiner widersprochen. Stimmt. Doch, ich. Ach, jetzt. Scheiß was drauf. Und wenn es in die Hose geht, dann machen wir einfach verdammte, es gibt ja eh Schneechaos und kein Internet, wir fahren einfach alle hin. Wir machen ein Rodelwochenende zusammen. Socializing, Teamwissen. 4.000 Euro. Wir lassen die Leute einfach nicht raus. Fertig. Der Michel, ja, der ist jetzt ja leider nicht hier. Der hat das ja doch auch noch im Nachhinein noch lange attackiert und ich leake jetzt etwas und ich sag euch warum. Der Michel hatte einen ganz anderen Hintergedanken. Ja. Ja, und zwar, der Michel hat nämlich www.avpampa.de registriert. Und die Domain würde ihre Relevanz verlieren und ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ja. Ja, hör auf. Ich habe gerade meinen Mann neben mir sitzen, habe ihm ein großes Fragezeichen angeguckt und gesagt, müsste es da nicht umgekehrt sein? Und dachte, ja, scheiße. Sag mal, schneit's bei euch eigentlich auch? Was? Nee, hier friert's nur. Hey, ablenken klappt. So, ja, aber das nächste Mal machen wir das wieder an einem vernünftigen Ort, bitte, ja? Also, wo man vernünftig hinkommt, wo man vernünftig wegkommt. Am Strand. Nein! Dortmund? Nee, da waren ja 2. Irgendeine andere Stadt wärmer. Da ging's doch. Lasst uns die doch einfach immer in Dortmund machen, ist doch auch schön. Tobi, wir haben doch so ein schönes Foto mal getwittert vom Kinderspieleparadies in Gescher. Das wäre doch tipptopp, oder? Ja, ja, stimmt. Das wäre eine richtig gute Idee. Und ich habe da mit dem niederländischen Betreiber drüber geflaxt, weil er mich tatsächlich auf Piratenpartei ansprach. Und dann haben wir gesagt, auch im Spieleparadies, das alles zusammen, da haben wir nicht nur ein Bällebad, wir haben auch Rutschen da. Die Bestuhlung ist komplett fertig mit Tischen. Das Einzige, was fehlt, ist WLAN. Aber ich glaube, das wird er für uns einrichten. Ach, und das ist dann nicht Pump. WLAN braucht man noch nicht. Wir brauchen noch kein Netz. Wir sollen uns doch konzentrieren. Boah. Ach ja, wir brauchen auch eigentlich gar keine Tische. Jetzt musst du den Schreibbrief von Römer fragen, wer diesen glorreichen Satz gesagt hat. Ruhe. Gibt es hier jemanden, der das nicht weiß, wer das gesagt hat? Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass diese Internetgeschichte für meiner Zeit mittlerweile geregelt ist. Ja, die ist total geregelt. Und ich möchte nur sagen, wenn es nur darauf ankommt, dass man ein Bällebad und Stühle hat, können wir demnächst unsere Parteitage in jedem x-beliebigen IKEA machen. Yay! Piratenpartei Nordrhein-Westfalen rockt IKEA! IKEA geht nicht. Ich glaube, die haben eine Altersbeschränkung für das Bällebad. Auch die Anreisegeschichte ist geregelt. Nein, ist sie nicht. Doch. Und es gibt keinen Mate. Nein, weil ich zu jeder anderen verdammten Großstadt in Deutschland hinfahren kann, ohne 6,50 Euro für einen bescheuerten Bus zu bezahlen. Du kannst auch da hinfahren, dann nimm die Bahn. Ja, genau, 2 Stunden und man kommt auch so prima wieder zurück, wenn man abends noch bis 10 Uhr. Entschuldigung, Schreibreform, das ist jetzt aber super populistisch. Ich bin auch zu Parteitagen schon mehr als 2 Stunden hingefahren mit der Bahn. Ja, kommst du aus der Pampa? Ich komme aus Iserlohn, das ist 30 Minuten von Hagen weg. Naja, Moment, die Idee mit IKEA ist super. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass es in ganz vielen großen Städten in Deutschland IKEAs gibt? Da hätten wir kostenlos sofort eine Möglichkeit, den dezentralen Parteitag durchzubringen. Yes, und ich glaube, die haben auch orangefarbenen Teppichboden. Das ist ja... Boah. Und die Foyers sind ja normalerweise... Das war eine geile Idee, ne? Die Foyers sind normalerweise so groß, dass wir da problemlos reinpassen. Und raus geht's nur durch die Kasse. Und da muss bezahlt werden. Du willst also hinterher akkreditieren? Das halte ich für kritisch. Gar nicht so verkehrt. Boah, gut, dass wir Stille hinterher automatisch rausschneiden. Nee, ich habe gerade Kopfkino. Ich stelle mir das jetzt wirklich vor, wie der Parteitag da im IKEA stattfindet. Ich finde das nicht schlecht. Blackjack, Nutten, Hotdog und ne Norwegenbrause. Was wir dann noch regeln müssten, wäre diese Thematik mit Samstag, Sonntag. Sonntag ist ja nicht so das Problem, aber Samstag haben wir natürlich sehr viele Gäste dann auch noch. Aber alle Piratenveranstaltungen sind öffentlich. Wo ist das Problem? Ja, dass die Leute ja doch eher andere Dinge suchen und dann mit ihren ganzen Kisten und Kasten noch dazwischen ein wenig Freude bereiten. Die werden alle zwangsakkreditiert. Außerdem finde ich, IKEA könnte uns dann so eine Halle einfach kostenfrei zur Verfügung stellen. Schließlich machen wir gerade Top-Werbung für die in Niedersachsen, oder? Stimmt. Außerdem finde ich Köttbula für alle. Wir nehmen dann mal IKEA dann in einer größeren Stadt, ja? Nein, dezentral. In jedem IKEA in Deutschland. Ich bin für ein IKEA. Die BPT ist in jedem IKEA in Deutschland und die LPT ist in jedem IKEA in NRW. Das wird passen. Wir sollten einen ernsthaften Brief schreiben, so mit Krähennest-Logo drauf und das dann einfach mal an IKEA schicken, was die davon halten. Aber bitte an den Chef in Schweden persönlich. Wie heißt der? Kamprad, ja. Ey, das ist IKEA, die duzen einen schon, wenn man da reingeht, also findet gefälligst den Vornamen raus. Ingvar. Wenn wir schreiben, lieber Ingvar, wir möchten gerne unsere Veranstaltungen, unsere LPTs, BPTs in den IKEAs durchführen. Und da wir ja ganz lieb bitten, wollen wir dir auch gerne sagen, dass wir dann nicht weiter nachbohren, wo du deine Möbel überall bauen gelassen hast. Und dementsprechend werden wir ihn ganz freundlich bitten. Ist der Plural von IKEA IKEAs? Ich glaube nicht, oder? IKEAN? IKEA-Läden. Oh, das ist zu einfach. Das war mir jetzt auch zu plausibel. Ganz viele IKEA. Also, streng genommen heißt das IKEA-Innen, ne? Oh. Boah. Lila Karte. Der war gut. Britta lacht immer noch, der hat nur den Knopf nicht gedrückt. IKEA-Außen ist Campingbedarf, ja? Wenn ich in die Pampa fahre und das Ding wird angefochten, drehe ich am Rad. Es wird eh angefochten. Also auch ohne diesen Fail wäre es angefochten worden. Aber jetzt am Wochenende hatten wir einen... Ja, ich will es ja gerade erzählen, aber du willst mich ja unterbrechen. Ich würde dich auch nie unterbrechen. Nein, natürlich nicht. Ich dich ja auch nicht, Bernd. Ich war ja am Wochenende in Niedersachsen und Matthias sagte mir so treffend, dass angefochten wird, war eh die ganze Zeit klar. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist bei uns aufgrund der Anzahl der Mitglieder höher. Er hat sich unglaublich geärgert, dass man so viel Angst vor einer Anfechtung hat, dass man sich, wie er sich ausdrückte, von Trollen hat ständig treiben lassen. Also ich habe das ja gar nicht so mitbekommen, aber er hat mir tatsächlich etwas erzählt, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Also die haben die Nummer gemacht und haben gesagt, pass mal auf, die haben nicht so viel Zeit, deswegen sollen die Kandidaten sich bereit erklären, dass sie nur 3 Minuten Redezeit in Anspruch nehmen. Und wenn sich jeder dazu bereit erklärt, ist das wohl in Ordnung. Dann kann keiner im Nachhinein sich beschweren, er hätte zu wenig Zeit gehabt, sich vorzustellen. Dann waren aber genau Leute, die schon vorher wohl angefochten haben, die waren auf dieser Aufstellungsversammlung als Kandidaten einfach gar nicht da. Und für diese Kandidaten, um auf Nummer sicher zu gehen, haben die 10 Minuten gewartet, ob die denn noch auftauchen. Und davon gab es dann eine ganze Reihe Kandidaten, die gefehlt haben. Das wiederum hatte zur Folge, dass man an diesem Wochenende nicht fertig werden konnte und vertagt werden musste. Und dadurch hat man wieder ein neues Problem getauscht. Da kamen dann die Juristen-Trolle, so nannte er sie, die dann gesagt haben, ja, mit der Vertagung, also ich will es jetzt gar nicht fortsetzen, aber insofern fand ich den Hinweis, lasst euch nicht von Trollen treiben und von solchen Problemen, den fand ich gar nicht so schlecht. Bin ich jetzt der Einzige, der nicht folgen konnte? Nein. Und du bist Juristin, boah, das freut mich. Okay, an welcher Stelle bist du ausgestiegen? Du hattest einen Namen benannt. Wer, da hat einer mit dir geredet, der hieß wie? Matthias. Wo kommt der her? Das ist der, der mit der Orange Pearl immer durch Deutschland fährt. Der kommt aus Gifhorn in Niedersachsen. Und ich werde jetzt keinen Nachnamen nennen. Ist der beim Kollegium? Ganz bestimmt nicht. Okay, dann fang bitte nochmal von vorne an, diesmal höre ich auch zu. Oh, das ist aber nett. Aber du kannst dir die Aufzeichnung ja hinterher anhören. Wir zeichnen auf. Ach Mist, ja, stimmt. Also, wenn man 10 Minuten auf Leute wartet, die eh nicht da ist, nur weil man Angst vor einer Anfechtung hat, dann läuft es ein bisschen komisch. Ich bin wieder da, was habe ich verpasst? War total gut hier. Wie darf ich mir das Warten jetzt vorstellen? Da war einfach nix, oder wie? Ja! Also, das ist nicht der Ernst. Vielleicht hattet ihr es ja verstanden, ihr wolltet es nur nicht glauben. Ja, die Versammlung hat wohl, so ist es mir berichtet worden, 10 Minuten gewartet, weil der Kandidat schlichtweg nicht da war. Oh Mann. Und das nicht nur bei einem Kandidaten. Und wenn so einer aus Niedersachsen zu mir sagt, lasst euch nicht treiben von irgendwelchen Anfechtungsdrohungen, habt nicht zu viel Panik, dann muss ich sagen, stimmt, hat er recht, weil die Anfechtung ist ja trotzdem gekommen, obwohl sie versucht haben, alles 110%ig zu machen. Andreas, ja. Bist du da? Hm? Der Infosockel hat, glaube ich, was gefunden, was ganz interessant ist. Das ist hier der falsche Ort dafür. Wird's jetzt ernsthaft? Nein. Na dann. Wer hat was gefunden? Hallo Infos. Boah, was ist denn der Raum so voll? Guten Morgen. Björn, mach mal ein bisschen Platz, ist eng hier. Noch so ein Spruch und ich gebe dir wieder einen Kaffee in dein MacBook. Du bist zum Glück weit genug weg. AV Pampa kommt. Ich lasse mein Notebook zu Hause. Im Leben nicht, ja, ich lebe nicht. In dem Moment, also er hat ja eigentlich schon auch so eine Aufstandsversammlung, brauchen wir ja kein Internet, da soll man sich ja mit den Kandidaten beschäftigen. Will jemand Wetten eingehen, ob der kommt und wann der kommt? Du hast doch Infos, die wir nicht haben, oder? Deswegen frage ich. Ja, erzähl mal, was es Neues gibt. Nein. Also du hast eine Information, die du nicht erzählen willst, aber du bist hier, weil du was eine Neuigkeit weißt, die du nicht verrätst. Ach komm, mach einfach, wir schneiden das raus. Ganz bestimmt. Ich mach das immer, wenn ich das sage. Auf wen warten wir jetzt bitte? Nee, das war in Niedersachsen mit den 10 Minuten. Hätte man denn nicht eigentlich streng genommen 15 Minuten warten müssen? War kein genau. Akademiker. Wow. Also das wird's dann abhängig machen vom Kandidaten. Ne? Also wenn er ein Hochschulstudium hinter sich hat, muss 15 Minuten gewartet werden. Und die für Hauptschüler ist dann nur 10 Minuten. Also ich muss sagen, ich bin jetzt da angefixt. Ich möchte jetzt wissen, was Infosocke weiß, was ich nicht weiß. Infosocke, halt uns den Vortrag über die Spedition. Oder über Rezepte. Wie wär's mit Rezepten? Jemand eine gute Empfehlung? Bin ich die Einzige, die gerade nichts mehr versteht? Nee, ich verstehe es auch nicht. Fisch? Sie wollte doch Sachen wissen, die der Infosock weiß, die sie nicht weiß. Ja. Denn wenn sie sie wüsste, würde sie sie nicht von Infosock wissen wollen. Und ich habe vorgeschlagen, Informationen über das Speditionsgeschäft. Das heißt also, du hast Informationen, die auch Infosocke hat, die du auch verbreiten könntest, aber du traust dich gerade. Nein, er wollte einen Witz machen und kein Schwein hat's geschnallt. Okay, das kann auch das sein, kann dann habe ich sie verstanden. Das stimmt nicht, ich hab's geschnallt. Ja, ich habe ein paar tolle Trollrezepte. Schick sie Ottler. Ja, Ottler ist ja jetzt auf Twitter, ne? Nein. Nicht in echt, nicht in echt. Moment, wenn ihr jetzt schon auf Twitter ist, dann kommt ihr bestimmt auch bald ins Mumble. Da war sie schon. Also Rechtsklick, Local Mute. Also mir hat man gesagt, sie wäre das nicht. Das muss natürlich jetzt jeder selber beurteilen. Hä? Komm, ich möchte jetzt ein Trollrezept hören. Steht doch schon da. Ah, jetzt. Nee, das war der Link von Bucky. Weiter oben. Aber wieso Elch? Ist das schon wieder eine Anspielung auf Ikea? Nicht wirklich. Passt aber gerade gut. Warum hattet ihr das gerade als Thema? Ja, wir wollten die nächste Aufstellungsversammlung bei Ikea machen. Aber bei den verschiedenen Ikeas, und dann machen wir gleich einen dezentralen Parteitag draus. Aufstellungsversammlung. Ja, da gibt's auch tollen orangenen Teppich. Komisch, das sagte vorhin auch jemand. Und orangene Bettwäsche. Sag mal, Info, wo du gerade da bist, macht die AG Technik jetzt die Technik da auf der AFA Pampa? Wozu denn? Andrea, du bist böse. Ja, wer macht denn jetzt die Technik auf der AFA Pampa? Also mir hat Dave K. irgendwann mal gesagt, irgendwer die AG Technik macht hat. Ja, das wird stattfinden, wenn wir einen Uplink haben. Was? Wenn wir einen Anschluss an das Internet bekommen, wo wir irgendwo ein Kabel reinstecken können. Ist kein Internet bei Piratenveranstaltungen eigentlich ein Anfechtungsgrund? Ja. Wieso? In welcher Satzung steht das? Das ist implizit, würde ich sagen. Das muss in keiner Satzung stehen. Das steht noch über dem Bundesgesetz, das Piratengesetz. Ja, schon klar. Was haben wir denn da für ein Netz? Stefan, weißt du das genau? Der Vorstand hat ein 10 Mbit Synchronleitung bestellt. Also da sollte erstmal jeder gröbere Internetwunsch mit zu befriedigen sein. Also ich sag jetzt nicht, was wir für eine Bandbreite hatten, wo ich gerade herkomme. Ja, natürlich, man kann immer mehr haben, aber dann müssen wir uns irgendwie direkt den nächsten Parteitag an einem Backbone machen. Dann haben wir noch mehr. Was kostet die Leitung? Geld. Ja, wie Vorstandsprotokoll, was weiß ich denn? Du weißt es nicht, okay. Nicht wenig, auf jeden Fall. War doch auch irgendwie vierstellig oder so. 15 Hektar. Warum ist der DOS-Aus eigentlich so still heute? Der ist noch heiser vom Weihnachtswiedersingen. Warum liegt der Stroh? Vielleicht auch, weil er noch stumm geschaltet ist. Wahrscheinlich erzählt er uns schon die ganze Zeit und fragt sich, warum wir Arschlöcher ihn ignorieren. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir noch eine Krähen Spelunkencast-Zusammenfassung für das Jahr 2012 machen? Wir sind so viele Leute, wenn sich jeder ein Stückchen davon anhört und dann nur noch die Minuten und die Sekunden sagt, dann wird's passen. Ich hab das mit den Titten behalten. Also, Titten. Ich weiß das noch mit der rosa Plörre aus Dosen. Und ich weiß das noch mit dem für Sex Geld bezahlen von Radbert. Halt die Fresse. Stimmt, da war auch noch was. Die Vaku hat halt die Fresse behalten, das ist auch cool. Du kennst sie schlecht, oder? Ja, man hört so Dinge. Schieß los. Nee, ich kann meine Quellen nicht verraten. Vor allem nicht, wenn sie anwesend sind. Nee, ich nehme dir das nicht übel. Hey Stefan, was twitterst du denn da für eine abgefuckte Scheiße? Ich rente nicht über die Entfernung, sondern über die Erreichbarkeit. Zum 5. Mal. Sag mal, ich weiß, du bist Schalker, aber so blöd kannst du doch gar nicht sein. Hör doch einfach mal auf Scheiße zu labern auf Twitter. Ich schlage Björn für den Peace Award vor. Weg war er. Ich wollte ihm gerade noch mal klären, dass es hier ein Spelunkencast ist. Da ist er wieder. Du, das ist ein Spelunkencast. Macht nix. Wir meinen das gar nicht so ernst. Jetzt ist er ich schon. Weg. Ich wollte es gerade sagen. Ist das nicht immer dieser Punkt, man behauptet, es wäre Spaß, damit man dann ungehindert ernste Sachen sagen kann, aber die kommen dann nicht so an, beziehungsweise man darf nicht drauf festgenagelt werden? Apropos, ich bin mir sowieso nicht so ganz sicher, ob das in Ordnung ist, dass hier Kandidaten sich profilieren im Spelunkencast. Ich bin nur deswegen da. Mach das ist nicht mir kaputt. Klar. Du hast das ganze Krähenhess nur zum Profilieren gemacht. Ich mache alles nur zum Profilieren. Heute Morgen, ihr werdet es nicht glauben, ich saß auf dem Klo und ich wusste warum. Ich wollte mich profilieren. Du podcastest dich noch in den Bundestag. Auch das, ja. Nur das. Das war ein Zitat von einem Tweet, den ich neulich las. Ja, ja. Haben wir eigentlich deine Nachfolge schon geklärt, Tobias? Nee, darf ich da mitreden? Nee, aber ich... Wieso an der Stelle gar keine Gedanken drum machen? Wieso Nachfolge? Jetzt wird aber ernst, der Kaimi. Moment, warum Kaimi? Ich werde meine Quellen nicht verraten, vor allem wenn sie hier im Raum sitzen, oder wie war das Zitat? kurz zu den Kosten. Ganz ehrlich, können wir mit diesem Scheiß aufhören? Mir geht sowieso auf den Sack, dass seit, weiß ich nicht, 2 Monaten alles wirklich immer nur unter diesem Licht betrachtet wird. Können wir das mal heute Abend weglassen? 1415 Euro fürs Netz. Ich würde diese Stelle nicht rausschneiden. Das war brutto. Eine schöne Überleitung. Brutto? Richtig, brutto. Die Parteien bezahlen, finanzieren sich eh nur netto. Durch die 19% Mehrwertsteuer brauchst du nämlich als Partei nicht bezahlen. Ja gut, das macht es jetzt nicht viel besser, ne? Ja doch, 19%. 1919, bitte. Auch Fullerin sagt das bitte laut. Ja, war schön. Wenn das brutto ist, da sind die Steuern aber mit eingerechnet, ne? Da ist die Steuer mit eingerechnet im Protokoll. Genauso sieht das aus. Ich glaube, der Herr von IKEA ist gerade reingekommen. Jetzt ist er wieder weg. Da haben wir ja Glück gehabt. Schöner Gag. Ich breche zusammen. Dafür hört Nexus jetzt zu. Ich sehe das schon kommen. Wir sind fertig mit dem Ding und dann kostet das genauso viel wie die Stadthalle in Hagen. Der Nexus ist hier nur zum Profilieren. Genau, danke, dass du das sagst. Der hat Hausverbot. Genau, ich hatte dich vorhin schon gefragt, Nixus, was du angestellt hast, dass du gerade ein Hausverbot kriegst. Hat irgendwer erzählt, ich glaube, du warst das. Ich? Ja. Ja, so am Rande war das so eine Bemerkung, der darf ja nicht mehr rein, habe ich gehört. Ja, die war aber nicht von mir. Ich glaube, das war doch irgendwie, weil der Nixus immer zu konstruktiv diskutiert in der Spelunke, oder? Ach so, das kann natürlich sein, ja. Genau, er hat diese wunderbare Begabung, jeglichen Humor sofort abzuwürgen, weil er todernst ist. Genau, ich wurde als zu ernsthaft eingestuft und deshalb habe ich Hausverbot gekriegt. Und jetzt habe ich mich einfach vorab eingemogelt und bin jetzt da. Wir sehen vielleicht bei Leuten wie dir irgendwie die Gefahr von irgendwelchen fremden konzeptionellen, redaktionellen Grundgedanken. Das ist gefährlich. Ja, kann ich ja verstehen, aber versucht's mal einfach mit mir nochmal und im alten Jahr und vielleicht wird's ja besser, vielleicht lerne ich ja. Jetzt geht das Geschleime schon wieder los. Mann, Nixus. Komm, ich kann doch alles nur falsch machen hier heute. Ich habe irgendwie übermorgen Geburtstag, seid mal nett zu mir. Übermorgen? Ich wollte gerade sagen, wenn du übermorgen Geburtstag hast, warum sollen wir dann heute nett zu dir sein? Ja, zur Vorbereitung, damit ich mich an nette Leute gewöhne. Also ich habe in 9 Monaten Geburtstag, seid ihr dann auch jetzt schon nett zu mir? Nein. Das ist zu lang. Das ist am 1. Geburtstag. Ja, das trifft es. Das ist geil, kannst du jedes Jahr reinfeiern. Das ist ja irgendwie cool. Alle machen mit. Mach's am besten so wie meine Mutter, die hat am 1.1. Geburtstag und am 2.1. hat sie ihren Hochzeitstag. Ja, aber heiraten wollte ich jetzt deshalb nicht extra. Ja, ich sag dir, machst du einfach, weißt du so, dann hast du gleich alles weg. Wir würden doch alle kommen. Wer hat da schade gesagt? Kann ich das mal? Das war ich. Ah, okay, ich merke mir das. Ich komme drauf zurück. Okay. Ja. Das Bild fügt sich zusammen. Welches Bild? Denn Vakos Intention ist einfach, wenn der Nixus mal eine Frau hat, dann hält er den ordentlich an der Knute und dann erzählt er nicht mehr so viel Blödsinn. Ja, so kann man das Knute auch interpretieren. Ah, kommen wir zu was ganz anderem. Was war denn euer Lieblingsgate in 2012? Bei einem Gate-Index von ungefähr im Schnitt 1,3 pro Woche sind das verdammt viele Gates, die man gerade im Hirn durchwühlen muss. Moment, ich such's raus. Jetzt mir doch glatt das Kondom geplatzt. Wie jetzt hier? Ja, klar. Warte, ich muss das eben twittern. Packi, kleingeschrieben, platzt im Spelunkencast-Kondom. Ich habe den Titel für diesen Spelunkencast, also zumindest ein Teil davon. Feinschmecker. Nee, geplatzte Kondome. Ach, ich wollte, nein. Das in dem Zusammenhang wage ich zu bezweifeln, dass wir das übernehmen können, das ist nicht jugendfrei. Wieso das denn? Oh. Und warum soll uns das stören? Mach doch feinen Schnitt draus. Bei Titten hat uns das auch nicht gestört, oder? Wobei, ich fand das Lecken besser. Weil das geplatzte Kondom, das kaufe ich keinem ab, das ist das Problem. Außerdem sind Titten ja wohl sehr jugendfrei. Ich meine, wir haben doch als Säugling angefangen, daran rumzuspielen. Trotzdem darfst du zwischen 4 und 16 nicht mehr daran denken. Ja, Kaimi, der Punkt ist aber, die meisten von uns haben damit aufgehört. Dann zu denken. Wobei, also von der Facepalm-Option her, wo man sich nur denkt, oh mein Gott, wie blöd kann man eigentlich sein, fand ich den Papierkorb auch relativ weit oben. Die Mülltonne meinst du? Mhm. Also ich fand das mit der kurzen Hose ja besser. Ach, das war doch gar kein Geld. Darf ich nochmal eben zwischendurch feststellen, dass wir aufgestiegen sind bei Google? Was wäre sie wo? Also, Filterbubble vielleicht. Wenn man bei Google Titten und Brüste eingibt als Suchbegriff, dann bekommt man zuerst zu sehen, Michaela Schäfer, Busen, Brüste, Titten. Und dann kommt YouTube, Titten, Brüste, Möpse und vieles mehr. Und direkt auf Platz 3 kommt 300, Spelunkencast. Na ja. Prima. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Ach komm, da kriegen wir noch Platz 1 hin, oder? Wir sind jetzt etabliert. Wir müssen das allem nur ein paar Mal anklicken, dann sind wir ganz schnell auf Platz 1. Ganz schnell. Ja, dann nimmst du als neuen Titel jetzt einfach für die Folge heute Titten, Titten, Titten, alles für Google. Warte, ich muss mir das aufschreiben. Ja, das ist schön. Ich klicke bei Google aber immer nur auf die ersten und auf die ersten beiden Treffer und deshalb kommt der dritte halt nicht in Frage. Warum bist du denn heute hier? Weiß ich auch nicht. Um das Niveau nochmal nach unten zu treiben. Bitte. Nee, zur Profilierung, das hast du ja schon erwähnt. Ich hab's fast vergessen gerade. Wieso kandidierst du jetzt das aus? Zur Profilierung, ich wollte gerade sagen, dann darf er nicht reden. Ich? Nein, ich werde erst irgendwann nächste Woche kandidieren. Ja gut, dann leg los. Profilier dich, komm. Nee, ich will so bleiben, wie ich bin. Hä? Traut man ihm gar nicht zu. Also du wolltest das Niveau nach unten treiben, wir warten. Ich dachte, das wollte der Nixus machen. Ach so. Ich trete das gerne ab an jemanden, der es besser kann. Also ich weiß nicht, wenn du meinst, Dossos. Okay. Meiner Zagen, Winterreifen, niedrige Profiltiefe. Ich komme so spontan nicht auf sowas. Ich bin ja völlig ungeeignet für sowas. Ist das nicht abgesagt, dieses Meiner Zagen? Stimmt, wir fahren mit allen nach Pulheim. Ich hatte eben schon ein Werbeplakat reingepostet. Ich glaube, das ist irgendwie allgemein nicht wahrgenommen worden. Soll ich es nochmal machen? Nur zu. Das wird noch richtig lustig hier. Das kriegt noch witzige Folgen. Stefan hat gerade angefangen, meine Freundin anzupissen. Du da hinten halt erstmal die Klappe. Das ist ja lustig hier. Hier oder bei Twitter? Bei Twitter. So, also bei Twitter. Ich habe jetzt irgendwie angefangen, ein paar Plakate für unseren Spitzenkandidaten vorzubereiten. Das kann man leider jetzt im Podcast nicht sehen. Aber im Chat. Was haltet ihr denn davon? Ja, da steht eindeutig einer im Zentrum, würde ich sagen. Auch gar nicht. Ne, gefällt euch nicht? Ist nicht bunt genug. Nicht bunt genug. Okay. Orange. Da, Sekunde. Ich muss die Dinger immer kurz resizen, damit es hier in den Chat passt. Schick's mir zu, ich hau's im Block. Ich hab einen ganzen Packen. Moment. Wobei Spitzenkandidat. Nee. Wie sieht das denn jetzt aus? Goxi ist doch Vertreter der U3%-Fraktion, oder nicht? Ich dachte der U3-Fraktion. Deswegen habe ich Prozent extra dabei gesagt. Was ist denn die U3%-Fraktion? Unter 3%. Weil wir es noch nicht wert sind, in den Bundestag zu kommen. Ach so. Ich weiß nicht, ob er dazu gehört, deswegen frage ich nach gerade. Wir sind nicht mal in diesem Raum. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, irgendwie den Kandidaten zu befragen, der nicht da ist. Aber ich dachte, im Spelunkencast würde man da auch trefflichst drüber spekulieren. Hier, etwas mit mehr Orange. Das heißt nicht Spekuliercast? Ich glaube, der ist versagt, Kaimi. Schon besser. Seid ihr farbenblind? Das ist doch grün. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Orange? Ja, Goxi ist in Orange, sonst aber nichts. Genau, das ist, worauf es ankommt. Er hat gesagt, es ist mehr in Orange. Auf dem ersten war gar nichts. Aber das ist ja drauf. Warum ist denn eigentlich Profis vor machen? Dem Bus eine Raute und sonst nirgendwo? Ja, weil Bus doch das neue Penis ist. Ah, okay. Aber erst seit 2011. Bitte? Ich kann auch nicht folgen. Dafür lese ich aber verdammt oft Penis und verdammt selten Bus irgendwie. Jetzt ist leider kein ehemaliges Landesvorstandsmitglied da. Die haben mal eine Busfahrt nach Heidenheim geplant. Das war eine hervorragende Leistung, die den LV seinerzeit 3.000 Euro gekostet hat und ein fast leerer Bus fuhr von NRW nach Heidenheim. Und was hat das jetzt mit Penken? Und was heißt fast leer? War nur der Vorstand drin oder wie? Die hatten einen Großraumbus und 11 Leute drin. Ah, der Marschin könnte das jetzt viel besser erzählen als Betroffener. Also die Geschichte war, es sollte jedem ja ermöglicht werden, auch dahin zu kommen, der auch keinen PKW hat und so weiter. 5 Leute dafür reservieren, 35 Leute so haben reserviert. Es wurde halt das Geld vorher nicht eingenommen, den nur der ÖF bezahlt haben. Also irgendwie kam nur die Hälfte bei mir an von dem, was du erzählt hast. Bei mir auch. Infosocke, beim Reden muss er den Knopf drücken. Du hast es nicht so mit Computern, wa? Du bist ja neu in meinem Bild. Ich bin schon mal in der AV-Pampa gerade. Ach, du bist schon in meiner Tagen, oder? Ja, und hier gibt's kein Internet und kein Strom und so. Und kein Headset. Und ich muss hier gerade kurbeln. Wie sind denn die Höhlen in meiner Zagen so? Und vor allem, wie ist das Wetter? Dunkel und nass. Wie ist das Wetter dunkel? Ja, wie ist in der Höhle und so? Und wie ist draußen? Ja, dunkel und nass. Gut. Hält das jetzt draußen, ist alles in Ordnung. Bernd, schick mir mal deine E-Mail-Adresse. Goxi ist da. Bernd.pirat@gmx.de. Okay, ich versuch das. Foti, kannst du für den Goxi seine Plakate nochmal posten? Der kann die sonst nicht sehen. Ich kann sie ihm einfach zuschicken. Unglaublich, da ist er. Ist jetzt hier gerade Schluss mit lustig? Also der Spitzenkandidat Kollege Kachelmann behauptet, dass der Wintereinbruch auf nach dem 10. Januar verschoben ist. Na, der kommt pünktlich zum 26. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Dann kann man sich jetzt also überlegen, ob man die Aufstellungsversammlung wegen des Schnees fechtet oder wegen der Einladung. Ach, da kommen schon noch ein paar Dinge zu. Schnee ist kein zulässiger Grund, denn das ist höhere Gewalt. Außer es stellt sich jemand mit einer Schneekanone an die Strecke. Ich wollte es gerade sagen. Dann kann man es anfechten mit der Schneekanone. Was ist denn so eine Schneekanone, ein Mieter, jetzt mal so, ohne irgendwie Hintergedanken oder so, würde ich gerne einfach mal wissen. Schau doch mal eben bei eBay, was so ein Ding kostet. Stimmt, also ich meine, wenn wir eine Popcornmaschine anschaffen, kann man so eine Schneekanone kaufen, ne? Klar, kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Popcornmaschine, aber macht ja nichts. Kann man ja wieder versteigern. Ich glaube, 35 Müller kostet ein Ding, glaube ich, nicht, oder? Wie viel Geld hat der Landesverband gerade auf dem Konto? Oh, einiges, 120. Also man kann Schneekanonen mieten, sehe ich gerade. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sage oder nicht. Ach, man kann sich auch Visitenkarten mit dem Namen drucken und Piratenpartei-Logo, dann kann man sowas bestellen, ohne es zu bezahlen. Muss aber Eventmanager draufschreiben. Ja, oder Schneemanager. Oder Bob-Rodelbahn-Manager. Jawohl. Schneekanonen-Manager. Boah, ich fliege heute aber wieder ganz tief, ey. Meine Herren. Nee, du sagst ja nix. Heißt ja auch Spelunkencast und nicht Intellektuellencast. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Gut, so, dann bist du hier richtig. Ich habe schnell noch mal ein drittes Plakat resized. Ja, das ist doch mal hübsch. Ist jetzt das die wesentlichen Aussagen, also Kernaussage des Kandidaten und Nickname in Orange. Geht's so? Ich glaube, da fehlt noch was Wesentliches. Jetzt noch hochkant kippen und ja. Ja, ich bin Designer, ich bin da pingelig. Ja, mach's doch selber, du Penner. Nö, ich bin doch nicht Goxys Designer. Hast du das Kondom gepflanzt? Eben, ich bin noch beschäftigt. Hast du die Sauerei jetzt endlich weggemacht, Paki? Da hab ich Leute für. Boah. Oh, Mr. Wolf. Genau. Ich sage Gott. So besser? Ja, jetzt noch wieder umkippen. Genau. Auf den Kopf. Nein, das ist super. Bin gespannt, was Goxi dazu sagt. Der sagt nämlich noch nichts, der ist ja auch hier. Ich glaube, der staunt gerade Bauklötze. Genau, der ist sprachlos vor Glück. Also ich finde, dass dieses G-Sterben viel zu klein ist. Das ist nicht repräsentativ. Das müsste den Platz tauschen und die Größe mit dem Piratenparteiding unten in der Mitte. Ja, was haltet ihr denn von dem AV Pampa und Arschtreter auch in Rot darüber? Britta sagt, ihr hättet alle zu viel Zeit. Britta hat recht. Sagt das nicht zu oft, das bekommt ihr nicht. Britta, du hast recht, insbesondere das, was Tobias betrifft. Immer dran denken, ne? Ich würde auch eher sagen, dann kommt dir nicht, Tobias, wenn ich das öfter sage. Kaum sagt man die Wahrheit, schon wird man gemobbt. Hier übrigens, wer sowas selber machen möchte. Nö, ich finde, du machst das toll, ehrlich. Ja, ich finde. Mach. Mehr Plakate braucht er doch jetzt nicht mehr, oder? Ich habe dem Bernd 10 Stück geschickt. Aber jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe so ein Ding irgendwie ausgedruckt in A3. Weil wir müssen ja noch meiner Zagen plakatieren. Ja, wir brauchen vor allem noch Roffelkopter GTFO-Karten. Scheiße. Genau, und T-Shirts machen mit ich habe keine Zeit für nicht lustig.de. Du meinst T-Shirts machen mit eigentlich habe ich keine Zeit für diese Scheiße? Genau. Oder wie war dieses eine T-Shirt vorne, hinten? Ah, ich komme nicht drauf. Ich will dich nicht auf der Liste oder irgendwie so. Oder ich weiß nicht, irgendwas war da gestern. Vorne steht, glaube ich, ich kandidiere nicht. Und hinten steht drauf, und wenn es nach mir geht, du auch nicht. Oder irgendwie sowas. Ja, ich will dich nach Berlin. Genau. Ich frage mich gerade, wie viel ich denn von der Versammlung tatsächlich mitkriegen würde, wenn ich da so oft mit dem Rücken da zur Versammlung stehe. Alternativ kann man auch das T-Shirt falsch rum anziehen. Ich gehe mal was essen. Ich hole mir mal einen Schnaps. Und ich suche weiter nach Schneekanonen. Aber Vaku, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Okay, ich finde aber, dann können wir jetzt auch mal eine Runde auf uns selbst lobhudeln und mal betonen, wie geil wir die 28.000 Plätsch finden. Habt ihr das von dem Herrn Konin mitbekommen? Der bietet irgendwie ein 29C3 T-Shirt an beim 1111., 1222. und 1333. Zeichner. Also ich finde es ja toller, wenn die Leute die Störerhaftungspledge zeichnen würden. Ja, da habe ich auch schon fleißig Werbung für gemacht. Wie viel haben da jetzt gezeichnet? 16. Das ist die mit den 100 Euro, ne? Ja. Gibt mittlerweile auch 10er, wenn ich das mitbekommen habe. Das sind Störerhaftung 2 und nicht Störerhaftung. Ja, meine ich auch. Ich hätte da irgendwas mitgekriegt, dass auch auf den 10er abgewandelt worden ist oder noch eine neue reingestellt worden ist. Das heißt, wer schon 100 Euro angeboten hat, der hätte sie eigentlich billiger haben können. Also mich interessiert irgendwie gestern Abend war, glaube ich, der Stand 2008 was und ja, bis nächstes Jahr bucht die Bank halt eh nichts mehr. Also bleibt jetzt erstmal bis übermorgen so oder zum zweiten. Vom Ziel 10.000. Müssen wir das eigentlich noch erklären oder hat das schon jeder unserer Millionen Hörer mitbekommen, worum es geht? Erklär nochmal, vielleicht war doch einer dabei, der es nicht mitbekommen hat. Soll ich Freifunk auch nochmal erklären? Aber es wird auch zu lang. Also, es gibt ja diese Freifunk-Initiative, Bürgerdatennetz, freie Infrastruktur, demokratisch kontrolliert, selber vom Bürger hingestellt, da kann man sich dann so einen Router ins Fenster stellen und die meshen dann untereinander und da kann man dann halt im Idealfall halt größere Flächen damit abdecken und lustig kommunizieren. Es gibt da auch Leute, die den Internetzugang spenden. Und wie das in Deutschland halt so ist, haben die dann die Arschkarte gezogen. Das heißt, ich meine Internetzugang spende und dann kommt da so ein, was weiß ich, so ein Björn oder so und denkt, den scheiße ich jetzt mal so richtig ins Wohnzimmer und lädt sich dann alle möglichen Dinge runter. Dann melden sich die Leute an mich mit ihren Abmahnungen. Stichwort Störerhaftung, weil ich dann als Störer dafür zuständig bin, weil ich nicht verhindert habe, dass der Björn schlimme Dinge tut. Und bin ich halt die Abmahnung. Und im Fall von Freifunkverein, also Freifunk Rheinland in dem Fall, bekommt dann halt, oder ist dann halt der Verein schuld, weil der Verein der Betreiber dieses ganzen Dings ist. Dann sind jetzt 5 Abmahnungen eingetrudelt. Böse Zungen würden behaupten, wir haben es drauf angelegt. Ja, Ziel des Ganzen ist halt, das dann auch vor Gericht zu bringen und durchzuklagen und dann mal dafür zu sorgen, dass das Störerhaftung gilt nicht in dem Fall und dann halt langfristiges Ziel Störerhaftung ganz wegzubekommen. Geht halbwegs konform mit den Piraten und vor allem mit dem NRW-Wahlprogramm, wo das drinsteht. So, Thema Bürgerdatennetz und Störerhaftung und so. Kann man da auch nachlesen. Ja, sollte man, wenn man ein paar Euro über hat, vielleicht einfach mal da reinschießen. Fände ich toll. Und jetzt habe ich euch alle umgebracht und keiner sagt mir was. Oder ich bin wieder aus dem Netz gefunden und hab's nicht gemerkt. Du warst einfach nur nicht komisch, das war's. Ich kann dir noch einen Witz erzählen. Nein! Ja, bitte. Du, ich habe noch nie einen Witz von dir gehört, glaube ich. Da hast du was verpasst. Froh. Ich habe auch gerade nicht wirklich einen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du nochmal den mit den Bauingenieuren erzählen? Nee, da kann man sich einfach alte Spelunkencasts anhören. Dann findet man den. Ach, schade. Ja, dann kann ich ja schlafen gehen, so still wie sie ist. Aber wir können das ja mal wieder ein bisschen spelunkiger machen, ne? Also ich finde ja diese Sache mit Störhafen und Wahlprogramm und so, das liegt ja nur dran, dass wir von einer Lobby-Vereinigung unterwandert wurden, in dem Fall halt von Freifunk. Ich finde das, ich prange das an. Kann man das einklagen irgendwie oder vor das Schiedsgericht gehen oder sowas? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, da sitzen sogar welche im Landtag aus diesem komischen Lobbyverein. Ja, so weit geht die Unterwanderung. Ja. Moment, ich suche mal die Anträge raus. Pro oder gegen Störhaftung? Ist doch egal, Hauptsache dafür. Hauptsache Lobbyverein. Ja, ist klar. Das ist gefährliche Meinung. Stell mal vor, ich würde jetzt eigene Familie hier reinschmeißen und alle sagen dafür. Spelunkencast? Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht verstanden, worum es geht. Es ging auch, glaube ich, um gar nichts. Deshalb kannst du ja erzählen, was du willst. Aber ich sehr dumm schwätz, gell? Was macht ihr denn Silvester alle? Schlafen. Um 10 Uhr ins Bett gehen, genau. Vergiss die Ohrstöpsel nicht, der Nachbar wird laut sein. Wir haben keine. Ich wollte es gerade sagen, wir haben keine Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, wo die wohnen, da ist nix. Da ist nicht mal Hund verfroren, weil da ist nicht mal Hund. Wäre ja auch mal ein netter Ort für eine Aufstellungsversammlung. Ja, habe ich ja gerade gesagt, aber nee, wolltet ihr nicht. Wir wollten euch alle hier ins Spieleparadies holen. Meine Nachbarin hört sich ab 2 Uhr morgens an wie ein rolliger Hamster. Kannst du mal vormachen? Nein. Hast du eine Aufnahme? Oh, schade. Das ist ja überhaupt mal eine Idee. Hol die doch mal rüber, die soll das selber vormachen. Ich wüsste jetzt ja nicht mal, wie sich ein rolliger Hamster anhört. Aber habt ihr schon mal Igel beim Poppen gehört? Die sind saumäßig laut. Das ist hart. Oh nein. Das ist so laut. Du bist dran? Igel? Was ist das denn für ein kranker Fetisch? Was? Dann konnte man ganz viele Nerds beim Poppen hören. Ne, wir haben das tatsächlich mal gehört auf dem Nachbargrundstück. Wir haben gedacht, da wäre ein großer, schwerer Hund, der da rumschnauft. Und ich war dann so mutig und bin gucken gegangen und da waren da 2 Igel am Poppen. Also ohne Flachs, ein befreundeter Polizist hat erzählt, dass er in seinem Dienstleben des Öfteren mal zu den solchen Situationen gerufen wurde, weil Leute gedacht haben, da ist ein großer, gefährlicher Hund. Also es hört sich echt so an. So, viel Spaß bei dem Link unten, ich muss jetzt was essen. Ich bin mal auf der Gartenliege eingepennt und dann habe ich irgendwas Feuchtes an meiner Hand gespürt, bin dann halb aufgewacht und hör dann irgendjemanden ganz tief und schwer schnaufen und atmen. Ich stand dann erstmal im Dunkeln schreiend auf der Gartenliege. Die Nachbarin hat sofort aus dem Fenster gebrüllt, was los ist, und ich stehe da, das ist ein Igel. Und deswegen schreien sie so? Die haben doch den Ton da reingeschnitten bei der Schildkröte, oder? Ich hab euch das mit den poppenden Nerds nochmal verlinkt. Ah, die poppenden Nerds, die kenne ich schon. Sag mal, Goxi, bist du denn eigentlich da? Möp. Die Schildkröten sind so klasse. Liebe Zuhörer, ich werde die entsprechenden Links in den Blogbeitrag packen. Vor allem sind da extrem aufgeregte Weibchen dabei. Das ist total aufgeregt, ne? Aber die Filmvorschläge, die danach kommen bei YouTube, die machen mir ein bisschen Angst. Hast du da auch dieses Tapir-Mating? Ja. Oh je, jetzt habe ich jetzt hier richtig hingeguckt. Herrje. Übrigens haben sie diesen Link zu dem CCC-Poppen, haben sie auf Facebook nach einer Stunde automatisch zensiert. Ja, genau. Ich habe übrigens bei dir gerade die Schildkröten im Hintergrund gehört. Deswegen sollten wir heute noch die Schildkröten machen. Sehr geil, ja. Stell dir mal vor, da willst du soweit ganz Wichtiges, total informativ rüberbringen und hast im Hintergrund die Bomben-Schildkröten laufen. Boah, das ist so gemein. So, was ist denn jetzt mit dem Goxi? Sagt der was? Nee, der schweigt die ganze Zeit. Ja, das ist diese typische Arroganz der Macht, die hier der Herr Spitzenkandidat zutage bringt. Da muss man nicht mehr mit jedem reden, meinst du, ne? Genau. Das wird sich noch rächen. Der wird schon sehen, was er davon hat. Was wollte der Goxi denn sagen? Also ich wollte ihn ja eigentlich fragen, wann ich endlich das Interview von ihm bekomme. Jetzt klärt mir auf, ich komme mir gerade saudämlich vor. Wer ist denn jetzt eigentlich Goxi? Ja, der da im Kanal steht. Ja, das hat mir jetzt weitergeholfen. Hat mir jetzt unglaublich weitergeholfen, vielen Dank. Ein ganz besonderer Spitzenkandidat ist er. Also er hat ziemlich viele Unterstützer. Also ich glaube, jetzt ist er schon wieder überholt worden, aber bis gestern war er noch Spitzenkandidat. Ja, ja, der liefert sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Udo Vetter. Ja, ja. Und es ist nicht die Schreibreform. Und ich möchte bitte an seiner Rede mitarbeiten dürfen. Auch wenn ich schon die Initialzündung gegeben habe. Goxi, und enttäuscht mich nicht. Also ich habe gehört, der beantwortet keine Fragen, gibt keine Interviews und du meinst, er hält eine Rede? Wenn er die Rede initiiert, worüber wir gesprochen haben, dann schlägt dich so schön ein, da habe ich ein Dauergrinsen auf dem Gesicht. Wie, Goxi beantwortet keine Fragen? Wie soll ich denn das Interview machen? Ja, so wie jetzt hier halt, so, ne? Fragst ihn was und dann... Das ist dein Problem. Du fragst und alle antworten, ganz einfach. Ach, vielleicht taut er ja noch auf, wenn er mit mir allein im Kandidatencheckraum ist. Oh. Marco, ich glaube, was kriegst du hin? Der ist ein bisschen schüchtern. Ne, wie gesagt, kann man ja dran arbeiten. Siehste, das wirkt schon, der Goxi hat's raus. Jetzt werfen sich ihm die Frauen schon zu Füßen. Wie, Frauen? Wer denn noch? Nicht eifersüchtig werden. Nee, wir wollen ihm nur die Schuhe ausziehen, damit wir ihn besser tieren und federn können. Ach, der geht auch mit Schuhen, oder? Ja, einfach volllaufen lassen, ne? Jetzt wollte ich gucken, wie viele Unterstützer der hat und finde den Portal nicht mehr. Ach, was ist da passiert? Ach, was? Fullerin, was ist da passiert? Shit. Wieso hast du ihn einfach rausgelöscht? Das war nicht nett von dir. Ist er etwa der Zensur zum Opfer gefallen? Der ist ja wirklich weg. Kopf, sie enttäuscht mich nicht. Genau, wo ist der Radbert? Heute passieren echt seltsame Dinge. Da könnte man doch direkt eine Verschwörungstheorie ausmachen, oder? Ist Coxie jetzt wirklich nicht mehr da? Also auf dem Kandidatenportal? Ja. Also ich habe die Seite offen gemacht, suche nach Coxie und es gibt keinen Coxie. Ist er jetzt schon zurückgetreten? Ja, das hatte ich auch vorhin schon gesagt. Also, das eigentlich wurde nicht so erreicht, wie erhofft wurde. Und ich wollte doch seine Rede mitschreiben. Das hätte mein journalistischer Durchbruch sein können, dieses Interview, verdammt. Ich wollte dir aber so schon für den Pulitzerpreis vorschlagen. Gerade sagen, Marco, den hast du doch so durch deine Interviews schon längst verdient, oder? Danke. Ich habe heute noch eins von dir gehört. Welches denn? Den Klassiker? Ich glaube ja, aber ich bin Kandidat, ich sage nicht mehr. In der Kürze liegt die Würze. Wie war das mit Schere im Kopf? Ich schweige. Was war das für eine Lache? Aber bitte, das müsst ihr bitte als Einspieler im Krähennest aufnehmen. Nein! Ich war nur ein wenig amüsiert gerade. Oder ich nehme das irgendwann auf und mach das dann hier als Buzzer im Mumble. Das ist mein Job, das habe ich schon mit Chrissy gemacht, schon mit Aphelia. Ich habe sie nur noch nicht veröffentlicht. Ich hab eine Neuigkeit von der NRW-Liste. Und wusstet ihr schon, dass Oliver Bayer mit Nashorn Scheiße wirft? Nee, noch nicht. Was? Ich hab's mir immer von ihm gedacht. Ich meine, ich find's jetzt cool, aber warum? Und vor allem, wo hat er die her? Aus dem Zug in Kirchen. Toll. Super. Jetzt steht im Spiegel morgen wieder, dass Abgeordneter mit Nashorn Scheiße wirft. Und ich find's cool. Weil dann werden genau die richtigen Leute. Bitte was? Alle auf einmal? Ich sagte dann, wählen uns genau die richtigen Leute. Die Tierpfleger. Und die Nashörner. Die sind nicht wahlberechtigt, Marco. Das kriegen wir auch noch hin. Genau, Frauen sind ja auch noch nicht so lange wahlberechtigt. Schön, dass du das Frau gesagt hast. Also das Bild ist schon beeindruckend, was der Oliver Bayer da für eine größere Menge Nashorn-Scheiße hat. Wo ist das Bild? Ich hätte das gerne. Wie ich schon sagte, NRW-Liste. Unter welcher Überschrift denn? Da ist so viel. die letzte Mail, die kam. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Wie hoch glaubt ihr, dass die Gefahr ist, dass sich tatsächlich doch mal so ein Blatt wie der Spiegel oder die Bild-Zeitung mal so ein Spelunkencast anhört? Oh, oh. Kommt drauf also an, sagen ob hier Leute sind, die plötzlich im Bundestag sitzen. Also hören Sie sich das nachträglich an. Oh, das wird böse. Nein, also es gibt ja, man munkelt, also bei der SPD im Landtag säßen Leute, die Woche abgestellt sind, sich die Fraktionssitzung anzugucken. Also wer weiß, vielleicht hört ja auch jemand diesen Spelunkencast. Da müssen wir ja echt schon wichtig sein. Also ich glaube eher, dass sich Leute die Fraktionssitzung anhören, als unseren Spelunkencast, um ehrlich zu sein. Warum? Da wird doch nur Scheiße gelabert. Bei uns jetzt. Glaube ich auch. Und ich habe mal einem Nicht-Piraten den Spelunkencast vorgespielt. Der ist auf die Flucht gegangen. Der wollte das nach einer halben Stunde nicht mehr hören. Also ich glaube, ein normaler Mensch kann sich das auch nicht antun. Also wenn einer wissen möchte, was der Oliver so im Landtag herumkacht, dann auf den Link von mir gehen. Lecker Schmecker. Ach, der wirft ja gar nicht. Der hat ja nur eine Schubkarre. Bringt er bestimmt mit zur AV. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das sind aber ein paar Haufen. Also ich bin ja fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ich finde das nicht gut, dass Studenten so dreckige Arbeit machen müssen. Ja, aber vielleicht kann er ja aus Scheiße Gold machen. Irgendwie habe ich jetzt bedingungsloses Grundeinkommen verstanden. Nur zur Info, du bist ich ja bin auch noch erkältet. Beim Essen. Hat der Kaimi überhaupt schon wieder Ausgang oder stecken wir ihn einfach ins Bett, damit der mal gesund wird? Der Kleine ist, glaube ich, noch in Hamburg. Ja. Und der darf auch überall frei rumlaufen, habe ich gehört. Ich bin neidisch. Ich bin so neidisch, weil Hamburg ist so eine schöne Stadt. Hey, nicht, dass ich von der Stadt viel gesehen hätte, ne? Ja, für mich wäre es wahrscheinlich eh wieder tödlich gewesen, weil ich hätte mir da durchaus mal eine Stunde freigenommen fürs Schifffahrtsantiquariat. Und das hätte mein Konto nicht überlebt. Mal so eine Frage. Ich habe wahrscheinlich irgendwie den Anfang verpasst, aber was war denn irgendwie mit dem Stefan und dem Schreibreform? Der Stefan twittert hier einen nach dem anderen, dass er seinen Austritt gerade druckt. Der Björn hat gegen die AV Pampa gerannt, dass die das Übliche am Arsch der Welt liegt, nicht hinkommt und so weiter und so fort. Und das hat der Stefan wohl mittlerweile zu genügen gehört und hat einfach nur die Schnauze voll. Das ist kein Austrittsgrund. Also man tritt aus, weil ein Pirat etwas sagt, was einem nicht gefällt. Das ist bei steigender Mitgliederzahl dann immer schwieriger, noch dabei zu bleiben. Und im Spelunkencast. Dann werden wir aber schneller Mitgliederschwund wieder erfahren. Weil es müssen ja immer mehr wieder austreten. Naja, ich denke mal, es ist einfach, dass von Anfang an diese sehr hart geführte Diskussion um die AV Pampa und auch die Organisation der AV Pampa heruntergeprasselt ist und wahrscheinlich hat er einfach seit danach jetzt nach 2-3 Monaten einfach keinen Bock mehr darauf. Ja, aber deswegen tritt man nicht sofort aus. Das musst du mir nicht sagen. Ich kenne Stefan nicht. Ist er da irgendwie involviert in die Planung, oder? Ja. Ja, so ein bisschen. Und dann noch involviert in die Geschäftsordnung und Gedöns. Und da, naja, gibt es genug Stress bei ihm. Also Schreibreform ist auch in diesem U3-Club. Was, neuer Verein? Ich würde ihn auch auf U3 schätzen. Ja. So viel kann ich sagen. Warum spricht der eigentlich nicht mehr? Björn, wer dich? Er hat einfach einen Fehler gemacht. Ich meine, er hat einfach den Fehler gemacht, den Schalker ständig machen. Der kommt einfach her, labert Scheiße und meint, er kann blöd provozieren. Ist aber mir halt schief gewickelt. Wir wollten jetzt eigentlich von dir wissen, ob du in diesem U3-Club bist. In dem was? Ich hab gerade die ganze Zeit nicht zugehört. Was ist denn der U3-Club? Das weiß ich auch nicht. Da wärst du angeblich wärst du da drin. Das ist ja geil. Kommt ihr jetzt darauf, dass Björn da drin ist? Björn, geh lieber wieder weg, bevor sich hier irgendein Gerücht aufklärt. Das ist ja blöd so. Ist okay, ich geh zurück in den U3-Club, kein Problem. Und der ist da gar nicht. Also. Vor allem, keiner weiß, was der U3-Club ist, aber Björn soll drin sein. Ey, psst, bist du im Kollegium? Hä? Hä? Oh. Haben die eigentlich auch ein geheimes Handzeichen und so? Die werden alle tätowiert. Der wurde hier eben erfunden und gemeint war das Projekt U5. Ey, Kollege, willst du einen Verein gründen? Denkt dran, ihr müsst da verschiedene Kasten bilden und verschiedene Stufen der Erkenntnis haben. Ich finde, wir sollten dringend ein Aufnahmegremium einsetzen, dass hier nicht mehr jeder einfach dazwischen quatschen kann. Meinst du jetzt die Piratenpartei oder den Spelunkencast? Der Spelunkencast. Der Spelunkencast hat doch ein Aufnahmegremium, erkennbar an den roten Punkten. Alter, weil es ist wirklich zu flach. Autschen. Und ich würde das gerne für die Piratenpartei auch nochmal ein bisschen weiterdenken. Das mit den roten Punkten bei der Gesamtpartei ist nicht durchzuführen, Vako. Das ist nicht realistisch. Ich meine das mit den Aufnahmebeschränkungen. Du hast doch jetzt schon der zuständige Verband, kann dir sagen, deine Nase ist krumm. Dann hast du halt immer noch die Chance, damit zum Schiedsgericht zu gehen, beziehungsweise zur nächsten Ebene. Aber theoretisch braucht man das nicht auch. Ich finde, wir sind genug, also mehr brauchen wir doch nicht, oder? Genau, Aufnahmestopp wegen zu viel. Und wir bitten auch darum, dass uns nicht so viele Leute wählen. Das wird anstrengend. Oh ja. Das ist zu spät, jetzt darum zu bitten, dass nicht mehr Leute kommen. Das Niveau ist schon gesunken. Also so gesehen haben 4,9% ja eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Man muss danach nicht arbeiten, aber kriegt halt trotzdem für 4,9% Parteienfinanzierung. Das hört sich doch gut an. Nein, das taugt nichts. Weil du musst ja die entsprechenden Einnahmen auch generieren. Stimmt, da hast du recht. Wie machen wir das denn? Das ist ja, ganz einfach. Das haben wir vom nächsten Jahr. Also das läuft vom jetzt. Wir haben vom Bundesvorstand gelernt, wie das funktioniert. Wir verkaufen uns gegenseitig Dinge, machen Umsatz und dafür gibt es Parteienfinanzierung. Ich habe eine bessere Idee. Statt des Aufnahmegremiums machen wir im Spelunkencast einfach, also nehmen wir einfach Eintritt. Das gefällt mir. Genau. Und wer doof ist, den schmeißt Schreibreform schon raus. Nee, wer doof ist, der darf dann rein und Eintritt bezahlen, dann wird er stumm gestellt. Wir machen eine schöne Kette auf. Wir spenden der Piratenpartei Geld, damit die irgendein Unternehmen Geld spendet, die dann der Piratenpartei wieder Geld spendet, damit die Piratenpartei wieder einen anderen unterstützt. Und das machen wir so 5 bis 10 Mal. Das ist dann interne Geldvermehrung. Ein Schneeballsystem. Also Schneebälle können wir ja auch in einer Tage werfen. Dass ich die Adminrechte wegnehme. Hörst du mal auf, dich zu wehren, wenn ich dich stumm stellen möchte? Wen stellst du stumm? Kaimi. Warum? Er hat es doch gerade gefordert. Ich finde das nicht richtig. Kannst du ja nochmal versuchen, Tobi. Nee, jetzt ist langweilig. Ich habe schon 2 Mal gemacht und es war vorhersehbar, dass du was dagegen unternimmst. Hast du mir jetzt die Rechte genommen, du Bösewicht? Na, gib dem Kerl ein klein bisschen Macht. Habt ihr die Lache gehört? Jetzt hat er sich geoutet. Ach, die ging auch. Ich kann auch viel böser lachen. Schon klar, Rumpelstilzchen. Also ich habe eine Mordsaufgabe vor mir beim nächsten Spelunkencast, wenn er erschienen ist, die ganzen Lacher erstmal rausschneiden. Da gibt's in Ordnung, das hätte gar keinen Effekt für. Mann. Also ich habe mal eine Radiosendung gehört von einem, der berühmte Filmlacher gesammelt hat. Die Radiosendung ging über 1 Stunde und nach jedem Song haben die bestimmt so 3-4 Minuten Lacher von verschiedenen Leuten gezeigt, rübergespielt. Ich musste nach 20 Minuten auf den Parkplatz rausfahren, weil ich so nicht mehr weiter Auto fahren konnte. Ich glaube, die albernste Lache war von Johnny Weissmüller aus dem Tarzan-Film. Mach mal. Ich kann das nicht nachmachen. Ich kann auch nicht wie Tarzan jodeln. Aber der Versuch wäre bestimmt witzig anzuhören. Sensationsgeiles Park. Ich sag ja Katastrophentouristen. Ich will aber mit Tourist sein. Nicht das Opfer. Gab das zum BPT eigentlich keine komplett gesamtabschließende Pressemitteilung irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Gab es sowas jemals? Wir haben das Chaos überlebt oder was? Ja, so ungefähr. Wenn die so weitermachen auf Twitter, kriege ich gleich noch eine Einladung zu einer meiner Tage Notfallkonferenz. Och nee. Komm ich mit. Er wird austreten, sagt er. Ja, ich hab's gerade gesehen. Da frage ich. Ey, was hast du je für die Partei getan? Den Aquädukt, wenn er kurz pinkeln geht. Das Problem der an der Sache ist. Der meint das ernst. Der hat auch schon ein Foto seiner Austrittserklärung gepostet. Also eine Austrittserklärung ist doch dann wirksam, wenn man sie abgeschickt hat. Alles vorher ist Gerede, oder? Eben drum. Also, ich möchte mal festhalten, mich betrübt das ein bisschen. Erstens, das wollte ich nicht. Zweitens, wenn das so einfach geht, warum klappt das bei Ottla nicht? Ich setze dich hiermit auf sie an. Bitte, bitte mach das mit ihr auch. Und drittens, weil ich ja aus meinem separatistischen und lokalpatriotischen Denken nicht durchkomme, halte ich fürs Protokoll fest, Bochum 1, Schalke 0. Aber ich verstehe das jetzt gerade nicht. Bist du da in offene Wunden getreten oder war es so schlimm? War das doch alles jetzt gar nicht. In offene Wunden getreten, auch mal ein schönes... Nee, ich mach mal, wo ich jetzt reingetreten bin, ich mach mal transparent. Wir hatten das Thema irgendwie gestern schon und haben wir schon hin und her geschrieben und er meinte irgendwie, ja, da regen sich die Leute wieder über die Entfernung auf und dann habe ich schon gesagt, es geht überhaupt nicht um die Entfernung bei dieser scheiß AV, sondern es geht um die Erreichbarkeit in dem Kaff. Und er, ja, aber ich fahre ja auch, tralala, und ich sage, ja, wo wohnst du? Ja, und er hat Iserlohn, ich so, ja, kannst du nicht vergleichen. Ich sage, meinetwegen Köln, Bielefeld, alles kein Problem, die Entfernung ist mir egal. Und da kommt er wieder mit Entfernung an. Was schreibt er heute? Wir machen die, also nach gerade, wir machen die nächste in Siegen, damit er wegen des Anreise, wegen der Entfernung. Ja. Hallo? Wie oft muss ich denn noch sagen, es geht nicht um die Entfernung? So, wenn er mir natürlich blöd kommt, komme ich ihm auch blöd. Wenn er jetzt austritt, ist es blöd gelaufen. Und ich habe ihn eingeladen für heute Abend, quatschen im Mumble. Er ist gekommen. Gut, ich habe jetzt vergessen zu erklären, was der Spelunkencast ist, aber das passiert ja. Ja, ja, okay. Ich bin mal eben kurz im Bergischen. Dann lad doch mal Ortler zum Quatschen und Mumble ein, vergiss jetzt zu erwähnen, was ein Dummcast ist, bitte. Entschuldigung, ich meine natürlich Ortler. Nee, aber mal im Ernst, also deswegen jetzt einen Aufstand zu proben, ist auch irgendwie albern. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, das sind ja eigentlich, ich weiß nicht, wie viel Unsinn hat er schon mitgekriegt? Und ist nicht ausgetreten? Ich glaube, ich habe Märkisch-Kongo beleidigt, das war das Problem. Und Iserlohn ist Märkisch-Kongo. Ja. Bei jedem Tag dran lang. Du warst jetzt sehr abgehakt. Ich sagte, ich fahre da jeden Tag dran lang. An Iserlohn. Warum? Weil ich in Menden arbeite. Das sind jeden Tag 2x40 Kilometer. Da sind wir früher von der Jugendgruppe aus immer hingewandert, um den Kreuzweg zu gehen in Menden. Bah! Das ist auch irgendwie ein Scheißkaff. Und ich muss das dringend ändern, ja. Wie kommen wir denn jetzt von dem Thema wieder zu was Lustigem? Kann ich mir, erzähl mir doch mal was von den roten und grünen und gelben Kärtchen in Hamburg. Das finde ich toll. Ich wollte jetzt eigentlich über was Erfreuliches reden. Da das Creeper-Cards waren, konnten die auch explodieren? Also konntest du die roten Karten fernzünden? Könntet ihr bitte aufhören? Ich habe versucht, eine kritische Masse zu sammeln, damit sie hochgehen, aber es hat auch nicht geklappt, leider. Ihr spielt Minecraft? Also echt? Minecraft klingt jetzt irgendwie so nach der Nazi-Version von Minecraft, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwie waren, die Tweets dazu alle überhaupt nicht lustig. Das ist ja auch ein todernstes Thema. Könnt ihr bitte aufhören, euch darüber lustig zu machen? Oh, erst mobbt er die Leute aus der Partei, dann versaut er den Spelunkencast. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Spielverderber heute? Dafür kriegst du jetzt eine gelbe Karte. Pass auf, der neue Mod installiert. Und ich habe mir hier gerade ein Weißbier eingegossen. Müsste es dafür nicht eigentlich eine gelbe Karte geben? Frag mir mal eine Karte. Also vorhin hatte ich noch einen Hut aus grünen Karten auf. Streber. Wie hast du das denn geschafft? Hat sich zusammengeklaut. Karten und Tesafilm. Also ich wollte ja eigentlich für die Frau, die am meisten rote Karten gesammelt hat, der wollte ich eigentlich irgendwas spendieren. Das Grundproblem war ja, dass die irgendwie schlecht verbreitet waren, die Karten. Ich hatte zum Beispiel gar keinen zu verteilen. Da wurde ich doch wieder fies gemobbt von allen möglichen Leuten. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären, worum es überhaupt geht, ne? Also ich dachte, die Karten gibt's irgendwie am Eingang oder was weiß ich. Gab's nicht? Also der Grundgedanke, also erstmal erklären wir das nochmal kurz. Es gibt halt dann so Creepers-Cards so in grün, in gelb und in rot. Und das ist halt so, wenn man den Leuten nicht ins Gesicht sagen kann, aus welchen Gründen auch immer, wenn man sich belästigt fühlt, kann man halt eine gelbe Karte geben. Oder wenn es richtig schlimm ist, eine rote, dass die halt wissen, wo der Hase langläuft. Und grün steht halt einfach ein Q drauf. Und die Idee ist halt eigentlich, dass jeder halt so einen Stoßkarten bekommt. Denn wenn irgendwie nicht jeder so eine Karte hat, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber Das hat nicht so ganz geklappt. Boah, die Apokalypse bricht ja rein. Jetzt schreibt auch noch Winnie auf unserer Mailingliste. Ich glaube es nicht. Oh, oh, oh. Da, willst du ihr antworten oder soll ich das machen? Welche Mailingliste jetzt gerade wieder? Welche wohl? Die aktive von Nordrhein-Westfalen. Ja, es geht ja schon los, dass Stoppocker anfängt und schreibt, wir haben jede Menge Leerstände in Bochum und schreibt Leerstände mit L-E-H. Der kandidiert. Die Mail ist vom 12.12. Winnie hat jetzt geantwortet. Wer hat das geschrieben? Stoppocker. Wenn du den jetzt nicht kennst, ist das nicht so schlimm, wähl ihn einfach nicht. Ich hatte mit Stoppocker das Kandidateninterview, ich kenne ihn, glaube ich. Der hat ein Kandidateninterview gemacht, ist das schon veröffentlicht? Ja, sicher. Ja. Lohnt sich das zu hören, oder ist das eher Kabarett? Ich bin da drin, das lohnt sich immer, mein lieber Björn. Ich bin leider erst bei F angekommen, deswegen kann ich da noch keine Aussage zu machen. Da er Christian mit Vornamen heißt, willst du ihn gehört haben. Echt? Fängt die Datei auch mit C an? Merkt euch einfach das, was Britta gesagt hat. Nein, die Datei ist mit seinem Nick Stoppocker, stimmt. Aber auch auf der Blogseite fehlt da mit Christian vorne, weil da habe ich die Vornamen als Sortierungsbereich genommen. Aber auf welcher Mailingliste meinst du jetzt, Björn? Ich finde da nichts. NRW. Sag mal den Thread. Moment. Ich hätte mal nach meinem bürgerlichen Namen gefragt. Hm. Wohnen muss bezahlbar sein. Schreibreform, was sind denn Leerstände? Kann man da noch was lernen? Es sind Lehrer ohne Sitzplätze. Also keine sicheren Ausbildungsplätze. Ja, ich weiß es nicht. Der fängt jetzt an irgendwie über die Mailinglisten. Und ist das immer so? Ich bin ja nicht so lange dabei. Aber ist das normal, dass sobald irgendwie eine Wahl ansteht, irgendwelche Leute aus ihren Löchern gekrabbelt kommen und Scheiße schreiben, während sie das halbe Jahr vorher nichts gemacht haben? Ich glaube, ja. Ja, ich schließe mich an. Das wird noch schlimmer. Manche behaupten auch in AGs zu sein, die man noch nie da gesehen hat. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch so Leute, die wirklich jede Mailingliste anschreiben, sagen, dass sie nicht bei den Piraten sind und dass die lokalen Piraten vor Ort ja darauf nicht antworten würden. Und wenn man dann einmal wagt, irgendwo eine Antwort zu schreiben, dann gibt's dann irgendwie, der Kaube hatte doch da letztens Anrufe von dem Typen. Also wenn ich da mal eben reingrätschen darf, wenn Leute sagen, sie werden in AGs, wo sie nicht sind, dann frag doch danach, dann hat sich das erledigt. Wen meinst du, welcher AG meinst du? Ja, weiß ich halt auch nicht. Also ehrlich gesagt interessiert mich auch gerade nicht, um wen es geht, aber wenn euch sowas auffällt, der steht nicht zu, was ist denn das Problem? Na, mich interessiert das jetzt gerade, weil, wer hat das gerade gesagt? Ich hab's gar nicht gesehen. Wenn soweit ist, würde ich halt gerne wissen, einfach nur wegen der Wahlentscheidung auch hinterher. Ja, deswegen also, stellt einfach eine Frage dazu und dann geht dann auch los. Also ich habe neulich da ja jemanden interviewt, der kam aus Bielefeld, da muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Alles Lug und Trug. Wen denn? Was weiß ich denn? Halt, aus Bielefeld. Vergiss es. Also der Papaschee-Bahnhof steht noch, das kann ich bestätigen. Also zumindest vor ein paar Tagen noch. Du solltest vielleicht auflösen, dass du damit die Bielefeld-Legende meinst, nicht plötzlich alle Kandidaten aus Bielefeld unten durch sind. Bielefeld gibt's doch nicht. Eben. Also ich finde, wer schon einen falschen Wohnsitz angibt, ne? Das meine ich. Schön. Der kann auch in jeder AG sein, ist auch scheißegal. Also ich werde mir den Spaß mal gönnen, bei allen Kandidaten nachzugucken, ob die für Familienpolitik sind und schon tätig sind, die ich noch nie gehört habe. Am besten finde ich ja die Aussage immer, ich kann mir auch vorstellen, im Ausschuss für Familie oder wie der heißt zu arbeiten, weil ich habe ja selber eine. Ach so, ja, das qualifiziert dich nicht. Also meine Frage an der Stelle wäre jetzt nur nach oben oder auch nach unten, also im Stammbaum jetzt gesehen. Weil nach oben Familie zu haben, ist jetzt nicht so eine Leistung. So. Besonders hübsch ist ja, dass das die Männer sagen und nicht die Frauen. Ja, wenn du das geschickt anstellst, schaffst du es einfach bis zu deinem 18. Lebensjahr. Dadurch, dass du in eine Schule gekommen bist, schon mal im Krankenhaus warst, eine Sparkasse von innen gesehen hast und dich mit einem Polizisten unterhältst und einen kleinen Bruder hast, dich gleich für 5 AGs zu qualifizieren. Also Marco, ich habe keine Betäubung gekriegt bei der Geburt, ne? Fand ich auch ziemlich gemein. Sicherheitspolitik, Familienpolitik war dabei. Also ist ja wirklich das volle Programm, hast ja bis zum 18. Lebensjahr dann schon durch, ne? Ja, der Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, glaube ich, war es das 19, ne? War da gut gemacht. Jetzt aber Stichwort, Bernd, wann grillen wir denn im Mumble? Ja, ich habe doch heute die Mail umgeschickt. Hast du nicht gesehen? Doch, doch. Da habe ich doch geschrieben, 14. bis schieß mich tot und dann nochmal 2 Tage irgendwie vor der Aufstandsversammlung. Damit wir auch, ja, 60 bis 90 Leute da durchkriegen. So, und wer soll das moderieren? Ja, wie ich geschrieben habe, ich habe so eine Idee in den Raum geworfen, warte aufs Feedback. Ich habe schon das Feedback gehört, dass die genannten Personen vielleicht nicht ganz so... Ja gut, also ich sag mal, wenn Goxi jetzt nicht mehr kandidiert, ne? Also ich persönlich würde einfach gerne, sage ich jetzt mal so, aus Nordrhein-Westfalen die Leute rauslassen, weil hinterher springen die, machen die diese Moderation und springen dann plötzlich als Spontankandidat auf die Bühne, ist auch doof. Wieso? Gut, das kann eigentlich auch jeder außerhalb von Nordrhein-Westfalen erklären. Wieso soll das doof sein? Das ist doch super. Spontankandidaten sollte man sowieso nicht wählen. Wenn die das vorher moderiert haben, sind sie jetzt recht unten durch. Ist doch perfekt. Wo ist das Problem? Also jede E-Mail, die ich von Bernd erhalte, steht unten drunter, ich kandidiere nicht. Ey, jetzt mach keinen Scheiß. Und am 26. Ich werde dafür. Geht mich mal ihr Schwätz von gestern an. Also, entweder Bernd, du kandidierst jetzt oder du machst das Grillen. Das war jetzt deutlich, oder? Das war absolut deutlich, ja. Genau, ich kandidiere und ihr könnt alle Aufnahmen nochmal machen. Liebe ich twitter das mal eben. Er hat es gerade gesagt. Ich twitter das mal eben, ja. Nee, das musst du rausschneiden. Du musst das rausschneiden, dass ich kandidiere. Das mache ich mir als Klingelton fertig. Ich kandidiere. Wer ist eigentlich dieser Reinhard Schaffert, Björn, zu eben getweetet hast? Gesundheit, macht Gesundheitspolitik und kommt aus Hessen. Ach so, der kandidiert für Hessen, nicht für NRW. Ja. Ah. Oh, es gibt einen Designwettbewerb für Bundestagswahl 2013, Packi? Ja. Eine Ausschreibung. Vom WUFO. Könnt ihr gerne alle mitmachen. Ich werde Anfang der Woche das nochmal extra für NRW ausschreiben, damit die Eingänge aus NRW dann auch hier von der Basis nochmal vorher bewertet werden können. Ja, beziehungsweise... Glaub, wenn ich das Design mache für die Wahl, dann ist das eher so ein Fall für den unter 3% Club, richtig? Ja, und? Ist doch egal. Ideen sind Ideen. Das kommt ja nicht drauf an, dass es perfekt gemacht ist. Ich habe das auch auf den Gestalterbarcamp vorgeschlagen, aber das wurde so nicht in der Form gewollt, wie wir das im NRW-Wahlkampf gemacht haben. Da hat der Herr Thesalis eigene Vorstellungen. Aber ich heute noch nicht gesagt habe, wir können ja unseren eigenen Wahlkampf machen in NRW mit Blackjack und Nutten und unserem eigenen Design. Für deinen eigenen Bundestag mit Blackjack und Nutten neu war das. Mm. Ach nee, du wolltest deine eigene Liste mit Blackjack und Nutten machen, ne? Was? Nein. Blackjack und Nutten sind zu teuer, wenn man erst die ersten paar Plätze gekauft hat. Dann ist der Geldbeutel erstmal leer. Ach, das mit der Gestaltung, das kann ich doch eh nicht. Hust? Darf ich ein bisschen krummnörden? Frag nicht rum, mach einfach. Wollte ich da gerade sagen. Die SPD-Webseite versucht, Dinge von 1.1.1.3 nachzuladen. Das ist ein nicht öffentlich benutzbar sollender IP-Bereich. Hä? Was war das? Ich glaube, ich meine es zu verstehen, aber... also die Seite mit der Ausschreibung meinst du jetzt? Ja, also... Ich bin ja so ein Mensch mit Hut und so, das heißt, mein Browser verbietet erstmal alle Dinge nachzuladen, die nicht von derselben Webseite kommen. Und deswegen habe ich festgestellt, dass diese Seite gerne von der IP-Adresse 1.1.1.3 Dinge nachladen möchte. Wow, wem gehört die denn? Piratenpartei. For testing purposes only. Also ich glaube ja viel, aber nicht, dass das der Piratenpartei gehört. Also der URL der Domain zufolge ist das ein Subdomain von piratenpartei.de. Wow. Die liegt ja auch woanders. Wer, was, wo? Entschuldigung, war abgelenkt. Ich sehe schon, wir haben nicht mehr 2009. Ich war nicht abgelenkt und habe trotzdem kein Wort verstanden. Ja, du würdest uns einen Gefallen tun, wenn es uns erklärst, Karimi. Ja, ich testfinde da mal was. Welche Organisationsversammlungen sind dieses Jahr eigentlich schon gelaufen worden für die BTW 13? Bayern weiß ich. Nee, stimmt nicht. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg. Wann ist eigentlich die AV in Berlin? Irgendwann Mitte, Ende März erst. Oh, so spät? Jo. Ja, bin ich ja mal gespannt. Da gilt doch dieses, oder was heißt es gilt, aber da ist doch diese freiwillige Erklärung da von einigen abgegeben worden, oder? Meinst du, die ersten Plätze mit Frauen zu besetzen? Ja, genau. Da bin ich ja echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich ja, mich würde auch interessieren. Ja, bitte, du zuerst. Nee, ich habe zuerst gesagt, du zuerst. Ja, jetzt ist ja gemein. Ich habe da jetzt heute eine Liquid Feedback Initiative gesehen. Frauenquote, hallo? 25% Quote für alles und jeden, ja? Wie war das? Bitte? Nee, nicht für alles und jeden, nur für die Frauen. Also im Gegensatz zu den Männern und alles andere lassen wir außen vor. Aha. Schade, dass man dann nicht mehr auf Auto ablehnen gehen kann. In Niedersachsen gibt's jetzt einen Vorschlag für eine Bremen-Quote. Finde ich cool. Was? Mein Kandidat. Nein, einer hat vorgeschlagen, sollen sich verpflichten oder Meinungsbild, weil verpflichten kannst du ja keinen, dass sie einen Bremer auf Platz 5 bei sich mit aufnehmen, weil Bremen alleine keine Chance hat. Finde ich nicht so schlecht. Wenn sie einen guten Mann haben in Bremen. Haben sie? Ja, den soll die Bremer sich erst selber aussuchen. Naja, also wenn der siebte Mann auf der Liste in Niedersachsen mehr Anklang findet als der Bremer, ich würde den einfach in die Wahl mit reinnehmen. Der Sven Schumacher kommt doch aus Bremen, glaube ich, oder? Weiß nie. Hm? Doch. Echt? Nee, aus Bremen. Sag ich doch. Also der in Berlin ist 23. 24. Februar. Dann steht noch Hessen an und NRW, Sachsen-Anhalt, Bayern. Nee, Bayern ist programmatisch. Hamburg. Bayern hatten wir schon. Steht irgendwie noch nicht drauf. Kurze Frage, ist der Spelunkencast vorbei oder was ist hier los? Nee, du kannst dich noch völlig austoben. Ja, es trifft sich gerade böse ab, ne? Wir sollten dann vielleicht den Spelunkencast einfach mal beenden. Nö. Nein. Wieso? Pass auf. Weil ich ein Fett will. Ja, geh doch. Ist sowieso immer viel witziger, wenn du nicht mehr da bist, Tobi. Ich bin nicht. Hör mal, das tut mir auch weh, Björn. Oh, kannst du austreten? Wollte ich gerade sagen, da kann ich nicht. Nein. Ich drohe nur damit, das Formular auszufüllen. Aber Tobi, tritt doch bitte aus, nachdem du bei der Kandidatur verkackt hast und nicht gewählt worden bist. Ja, unmittelbar. Also wenn du meinst, weil ich nicht gewählt worden bin, trete ich dann aus. Ja, bitte verblogge es noch irgendwie ganz bitterböse. Nein, schreib einen offenen Brief. Und du kannst ja auch noch schreiben, Schreibreform ist schuld. Weil das ist immer schon viel Arbeit, was sie alle von mir wollen. Kannst du doch alles vorbereiten und dann kannst du direkt am Mikro irgendwie übers Handy das Ganze losfeuern. Die ganze Stalin-Orgel an Blogbeiträgen der Entrüstung und du Austritt. Du kannst natürlich auch einfach twittern, danke für die Messer im Rücken oder so. Meine Freundin schlägt gerade noch ein Cicero-Interview zum Abschluss vor. Yeah. Schreib mir vor, was meinst du, sollen wir nächstes Jahr mal ein Seminar anbieten, Streitkultur? Ja, lass es uns Flauschkorn nennen. Oh, ey. Oh. Bam. Oh. Okay, damit ist das Niveau ist wieder da. Sollen wir nicht die Halle in meiner Tagen mit Teppich auslegen? Orange? Haben wir denn noch Teppich? Ja, aber der ist dann durch den vielen Schnee doch nur verschmutzt. Der Schreibtürform doch direkt zusammen mit den Regalen bestellen. Nein, wir machen das so, wir bestellen einen Teppich und sagen, wir geben ihn zurück, wenn er sauber ist. Ich bringe übrigens in meinen Platz. Ich habe jetzt eine Frage an den Mindman. Sag mal hier, ihr habt doch so eine tolle Adresse da eingerichtet für schlafende Jugendherberge und so. Antwortet ihr auch mal irgendwann? Ja, genau, gute Frage. Ach, guck an, ich habe Antwort bekommen. Ja, normalerweise. So, ich bin weg. Gute Nacht, Leute. Nacht. Nacht. Ah. Was ist denn? Gibt's den Menschen? Keine Antwort von... Nee, ich habe noch keine bekommen. Ja, sogar real, glaube ich. Mir hat nur jemand gesagt, dass er das auf einer Liste festhält, aber die Liste hat bisher noch keiner zu Gesicht bekommen. Zu arbeitstechnisch. Ja, das ist wichtig. Ja, kaum bin ich hier, wird wieder gearbeitet. Das ist doch schön, hallo, oder nicht? Ja, hallo, nicht du bist raus. Richtig. Wir machen das jetzt mal ganz hier alte Schule. Wer irgendwie arbeitet und konstruktiv ist, wird stumm gestellt. Ups. Ganz genau, aber nur ganz kurz. Also wer Probleme hat mit seiner Bestätigung zur Jugendherberge, der schicke mir bitte eine Mail. Ich kann dann sagen, wie man die Mail schickt und dann auch eine Antwort kriegt von der Jugendherberge. Ja, kannst du bitte auch deine E-Mail-Adresse twittern? Und mit Maßen und so, ne? Fotos bitte. Wollte ich gerade sagen, Bilder reichen. Alles klar, mache ich. Lackleder, Peitsche, du weißt schon. Absolut, super, kein Problem. Aber dann bitte im Keller das Foto machen, ne? Mit Hintergrund. Gleich kommen wieder die roten Karten hier. Nee, wieso? Wieso gleich? Die sind schon raus. Hat noch jemand welche? Hat übrigens irgendjemand ein Origami-Faltmuster, wie man aus den roten Karten Wurfsterne hinkriegt? Also mit Origami kenne ich mich aus, da schicke ich dir was. Yeah. Google schon mal gefragt? Du musst nicht Google fragen, du musst YouTube fragen, Link kommt. Ich könnte dir aus diesen Karten einen wasserdichten Becher falten, Origami-mäßig. Also ja. Origami geht ja nur quadratisch. Du musst erst also mal diese rechteckigen Dinge auf quadratisch machen. Dann genau. Im Landtag gibt es auch Leute, die können Kondome aus Papier falten. Platzen die dann oder wie läuft das? Das ist aber nicht sinnvoll, oder? Nein, die platzen nicht, die reißen. Aber ich bin fasziniert. Habt ihr so viel Zeit? Nicht wofür alle jetzt? Was macht man da sonst? Ja, wenn ich da bin, mich bewirten und alles, aber das macht hier irgendwie keiner. Ja, da musst du mal nicht in die Büros gehen, wo gearbeitet wird. Ist auch schwierig, in die Büros zu gehen, wo gearbeitet wird, oder? Warte mal, halt, ich bin für die AG Familie da gewesen. Da arbeitet keiner für. Was? Bitte diskreditier nicht unsere Referentin. Ja, ein bisschen. Aber in dem Büro war ich ja nicht. Ja, hat sie dich nicht reingelassen. Das war jetzt leider. Das würde mir jetzt zu denken geben, ne? Oh Scheiße, ich habe keine rosa Dosen hier. Nein! Nicht wieder die rosa Dosen, bitte! Bah! Ich glaube, ich mache irgendwann mal ein Privatdate aus, damit ich auch irgendwie mal länger reden kann. Wie möchtest du denn gerne länger reden? Wie mit dem Ausdruck meiner Referentin. Ja, Schreibreform, ich weiß. Lass mich da auch träumen. Ihr könnt auch ein anderes Thema anschneiden. Ist dir das jetzt doch irgendwie peinlich geworden, oder was? Dann lass mir schon einmal Raum, dass du reden kannst, und dann nutzt er das nicht. Ehrlich jetzt. Jo, der war mit seinem Zeug schon kurz davor, stumm gestellt zu werden. Echt? Scha! Siehst du, und ich wollte jetzt noch einen drauflegen, dann lass ich das lieber. Hallo? Ah, okay. Geht das? Irgendwie habe ich eine Rückkopplung, kann das sein? Ja, wenn der Keime immer versucht zu sprechen, dann... Was? Wenn ich das Mikro sprechen. Und wenn wir alle sprechen, ist ganz scheiße. Was? Ihr wisst doch, wenn ich mit meinem Thema hier anfange, ne, dann stellt mich irgendjemand stumm, also lasse ich das lieber. Sag mal, Britta, warum bist du eigentlich noch hier? Der Mann ist schon ins Bett gegangen, also ist das so ein Weichheit? Britta, sag einfach ja. Das wissen wir doch alle. Wahrscheinlich lacht sich jetzt wieder tot oder so. Ja, nur leider ohne Push-to-Talk. Nein, sie ist nur noch mobil, da hat sie mir gerade getwittert. Ich soll sie stumm stellen. War die letzten zwei Wochen nicht noch irgendwas anderes, worüber wir reden können? Ist irgendwas auf der Mailingliste passiert? Genau, Weihnachten. Was hast du denn für ein Geschenk bekommen, Kaimi? Ich habe keine Geschenke. Oh. Oh. Der Vorteil ist, ich muss auch nichts verschenken. Also irgendwie ist das jetzt langweilig. Hat der Stoppocker schon wieder plus 1 mit 5 Ausrufezeichen gepostet? Ach Mann. Irgendwann fährt Dave Kate zu ihm hin und haut ihm eine runter. Der kratzt schon ein bisschen an meiner Selbstbeherrschung. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nichts zu anderen Kandidaten schreiben auf der Berlin-Liste. Der hat auch eine sehr kuriose Signatur. Es ist alles irgendwie sehr unformatiert. Wo hat er denn jetzt was geschrieben? NRW-Mailingliste. Verfassungsänderung NRW. Du verpasst nichts, es ist nur plus 1,5 Ausrufezeichen. Kann da bitte jemand anders Terry Pratchett für mich zitieren? Nee, ich mach das anders. Kunde kommt. Dauert einen kleinen Augenblick, ich muss irgendwas raussuchen. Antwort folgt. Ich sag euch Bescheid, wenn sie raus ist. Guck, sie hat getwittert. Ach ja, klar ist der ein Weichei. Guck, wir haben eine Antwort bekommen. Der Stefan twittert gar nicht mehr. Der Stefan ist ja auch keine Sie. Schreibreform, was hast du denn mit dem armen Jungen gemacht? Was? Was hast du mit dem Stefan angestellt, dass der so in Rage ist? Ich hab ihm gesagt, er soll aufhören, Scheiße zu labern. Nachdem ich ihm dreimal vorher schon erklärt habe, dass ich mich bei der AFA Pampa nicht über die Entfernung aufrege, sondern über die Lage. Und das nächste, was er dann schreibt, ist dasselbe wieder. Lage ist doch traumhaft. Hier vom Eggebirge gelegen. Ich will da Politik machen, kein Urlaub. Ach ja, ich sehe das alles nicht so kritisch. Aber dass man sich da so hochspielen muss, meine Güte. Ich habe das auch nicht kritisch gesehen. Also, ist halt eine scheiß Location, aber das ist so alles, was ich dazu denke. Hinfahren tue ich trotzdem. Und du aber man muss... Ich stell dir eine Schreibmaschine dahin. Aber sie ist positiv. Bei mir ist die Erwerbsarbeiter dazwischen gekommen. Ich kann nicht. Was sind das für ein Argument? Also echt. Ich werde da die Wattebäuschen mitbringen und einen Eimer Eiswasser. Dann fliegen die weiter. Das ist ein blödes Argument. Aber das mit der Erwerbsarbeit hat mich sogar am 1. Januar getroffen, trotzdem ich frei hatte. Jetzt hätte ich fast was Sexistisches gesagt. Ja, mal raus damit. Oh, bitte sag. Die Schere im Kopf muss weg. Sag mal, nee, nix, ich will jetzt Kaimi hören, der was Sexistisches sagt. Habe ich gerade, jetzt hast du dazwischen geredet, jetzt hat keiner mitbekommen. Die Schere zwischen den Beinen muss weg. Das habe ich nicht gesagt. Was denn? Dann sag's doch. Ich habe gesagt, zum Thema da arbeiten müssen. Hast du keine Frau oder warum musst du selber arbeiten gehen? Oh, Dieter Fail. Dieter Fail. Das kennt uns nicht. Also für die Leute, die es nicht wissen, meine Frau bekommt mehr Geld dazu. Ja, und es ist auch gar nicht sexistisch, sondern realistisch. Aber ich find's unangebracht. Ich finde es auch nicht besonders sexistisch. Also es unterstellt, ja unterstellt ja nicht eine typisch weibliche Eigenschaft laut Klischee. Ja. Genau. Oh, er hat schon wieder ein Fail gebracht auf der Mailingliste. 6 Fragezeichen. Machen wir jetzt auch noch einen Fail per Week Index oder wie? Ist die Bochumer Liste eigentlich im Sync-Forum? Ja, ist sie. Genauso wie die Kölner Liste. Danke. Boah, dieser Stoppacker liegt mir so auf den Keks. Ich habe ihm geantwortet, aber die Antwort ist noch nicht durch. Ich habe aber auch nur einen Link geschickt auf seinen, also ich habe seinen Plus 1 mit den Ausrufezeichen geantwortet. Und habe ihm... Ist schon raus. Ist raus? Ja. Kann man nicht eine Mailingliste NRW so umleiten, dass sich Stoppacker und Ottler miteinander unterhalten und nicht mitbekommen, dass sonst keiner mehr postet? Das wäre so schön. Gut. Das ist eine hübsche Idee. So eine Special-NRW-Liste. Genau. NRW-Discussion. Jetzt haben wir Kaimi verschreckt. Ach Quatsch, den schreckt nix. Da hat er sich wahrscheinlich selber offline geschaltet. Na, verschnupft in Hamburg ist nicht so einfach. Was? Hab ich Hamburg gehört? Er schreibt auf Identica heute keine rosa Dosen. Was hattet ihr beim letzten Mal mit rosa Dosen? Also ich habe noch eine hier. Anhören. Nein, muss ich nicht erklären. Wer sich das nicht anhört, wird es nie erfahren. Hört in den letzten Spielerucast an. Ganz genau, da sind wir strikt. Genau, und die ich noch hier habe, die ist für Welko reserviert. Also wer nicht weiß, was rosa Dosen ist, der kann hier raus. Oh, danke. Tschüss. Wisst ihr Bescheid. Ach Mann, ich bin irgendwie frustriert, dass so viele Piraten immer... sofort, wenn irgendwo mal rumgetrollt wird, sofort alles hinschmeißen und theatralischen Abgang machen. Das ist so nervig. Plus eins. Sie wollen doch nur Aufmerksamkeit. Genau. Und dabei brauchen sie dazu nur eins. Eier, Männer. Wir brauchen Eier. Zitat Ende. Und ich sage, women have balls, they're just a little higher up. Yes. Yes. Du hast, jeder Pirat hat auf genau einen Piraten Einfluss und den sieht er morgens im Spiegel. Du brauchst dich über Trolle nicht aufregen, wenn du nicht mit Trollen umgehen lernst. Da troll ich doch lieber selbst. Sowieso mir unsympathisch, wenn das immer so oft kommt, das Argument. Das ist auch eine herrliche Totschlagkeule. Jetzt ist der Ace-Point hier reingekommen, jetzt sagt keiner mehr was. Ace-Point, hallo. Gib einen neuen Gate, Achim. Ich frag mich gerade, was hier los ist. Das Spielung. Ja. Wir ziehen Leute so lange durch den Kakao, bis sie austreten. Wir verlegen die meiner Tage nach Halle mit Teppich. Es gibt ein neues Gate oder was habe ich gerade gehört? Wir kümmern uns hier nur um die speziellen Kandidaten. Ach, der Achim ist auch da. Ja, ihr kandidiert jetzt auch. Apropos spezielle Kandidaten. Apropos, ich stehe immer höher. Kurz prangern, ne? Ich habe meinen Rechner abgeschossen und dieser scheiß Mumble-Server hat so viele Räume, dass das Laptop rebooten und wieder reinkommen schneller ging, als auf dem Android-Client den Raum zu finden. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber pff, Einzelschicksal. Nein, der Client auf dem Mobiltelefon ist unter aller Sau. Ich habe den einmal ausprobiert, das kannst du vergessen. Das stimmt. Und ich habe hier gerade ein Erfolgserlebnis. Ich habe ein Trinkglas gefunden, das schmal genug ist, dass ich beim Trinken das Mikro vom Headset nicht reintunke. Yes! Du meinst eine Bierflasche? Kleine Freuden. Ich stelle mir gerade vor, wie sie ihr Weizenbier aus Kölschgläsern trinkt. Boah. Aus vielen Kölschgläsern. Und so mit mehreren Strohhalmen oder was? In jedem Glas einen und dann aus allen gleichzeitig ziehen. Boah, du bist so scheiße, jetzt habe ich Bier in der Nase. Du sollst das trinken, nicht schnüffeln, das ist dir bewusst, ja? Ich konnte es noch verhindern, dass ich es über die Tastatur gespuckt habe. Apropos Kandidaten, gibt's was Neues zu meiner Zagen? Ja, aber Infosocke will uns nicht sagen, was. Ihr werdet schon wieder viel zu ernst finden, Spelunkast. Genau, wir werden hier rausgeschmissen, Achim, wir müssen aufpassen. Heute ist Spelunkencast, das ist ein nicht so ernsthaftes Format. Okay, ich habe auch Kaffee hier stehen. Falsches Getränk raus. Schnaps besser. Ja. Ich mit Milch. Ich mache das Weißbier. Das ist aber noch in Ordnung. Die Unerträglichkeiten dieser Partei sind doch nur mit Alkohol zu ertragen. Ich habe noch Korn und Branntwein zum Kochen in der Küche, den könnte ich holen. Ab wie viel Bacardi darf man hier reden? Oder gibt es da keine Begrenzung? Du darfst dir auch komplett nüchtern reden. Es ist dann wahrscheinlich nur nicht lustig. Also es kommt ganz auf deine Konsistenz an. Kurz das falsche Wort. Kondition war das Richtige. Moni hat offenkundig gute Laune. Sie twittert, wenn ich morgen mal wieder blogge, wer verhindert dann das Geld? Ich hab's auch gesehen. Ich hab ihr geantwortet, ich nehme den Artikel einfach wieder runter. Björn, nutzt du deine Machtsituation da ein bisschen aus im Landtag? Nein, natürlich nicht. Ich habe erstens keine Machtsituation im Landtag. Ich habe nur Macht über Monis Eingangstür. Und zweitens, ich versuche ja nur Schaden von der Partei abzuwenden. Könnt ihr euch an diesen schönen Artikel erinnern im Spiegel, wo die Strippenzieher waren, wo Nordrhein-Westfalen ein großes Fragezeichen war? Ich glaube, das Fragezeichen ist Björn. Ja, ich finde solche Leute auch ein bisschen gefährlich, diese Vorzimmerdamen, Die Freundin von Björn, die eben im Hintergrund gelacht hat, das war nämlich Annette Meiritz. Ja, genau. Auch das noch! wo geht's zu? Ihr passt genau den Momente ab, wo ich gerade versuche, einen Schluck zu trinken. Sie sagt das zu Björn. Sie streitet es ab. Ja, das hatte ich mir gedacht. Das muss die Länge der Zeit, die sie mit Politikern verbracht haben, verursacht haben. Du meinst Politikdarstellern? Mhm. Ach Gott. War das jetzt eine heimliche Kritik, damit du dich selber profilieren kannst? Genau, hast du erkannt. Nein, das streite ich ab, natürlich. Ey, ich nehme übrigens zurück, was ich vorhin über die Gestaltungswebseite da gelässert habe, ne? Offensichtlich benutzt einfach nur Vodafone mal wieder irgendwelche behinderten Zwangsproxys. Das prangere ich noch viel mehr an. Ja, schlagen da ruhig mal gern noch ein bisschen rum. Wer ist denn bei Vodafone auch? Frag mal, wer bei Vodafone arbeitet. Der Schulze. Carsten auch, Trojan. Kollaborieren. Also Vodafone hat einen Trojan. Ein Trojan von den Piraten. Piratentrojan. Ein Maulwurf. Bielefeld. Ein Schläfer. Ich mach gerade die Überweisung fertig für dieses, wenn 1000 Piraten überweisen, wie viel soll ich denn da hinschicken? 1000. Ah, das geht nicht. 20.000. 1,33? Nee. 13,37. Ich wollte gerade sagen, 13,37 €. Nee, das ist, glaube ich, unter dem Limit, ne? Kann das sein? Hm. 15. Dann macht 42. 23, 42. Ja, 23. Ja, danke schön. Das war eine gute Zahl. Warum nicht 13, 37? Nee, ich mache 42, 23. Für was jetzt genau? Ja, für diese Aktion. Für die Aktion 28.000. Da musst du einfach 15 machen. Das ist doch ganz klar schon beschrieben. So, ja, aber ist das Problem. Ich überweise einfach ein bisschen mehr. Fantastisch, aber musste das jetzt hier noch irgendwie. Das ist zu ernst, Leute. Das ist viel zu ernst. Ich fange das an. Moment, Marco, du hast das missverstanden. Er will doch noch kandidieren. Ich wollte gerade sagen, ich würde sowas nicht machen. Ich habe da gar nichts missverstanden. Ich versuche das nur irgendwie jetzt auch publik zu machen. Das hast du es auch zu gut verstanden. Ja, ich werde jetzt natürlich die 42,23 Euro überweisen. Das mache ich alles für die Partei. Ich will dich, Foti. Lass das Komma weg. Dann hast du meine Stimme. Dann sind wir schon mal zu zweit. Ja, müßig ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, mein Spitzenkandidat Doxy ist ja ausgefallen. Was kostet denn so eine Stimme, Kaimi? Was hast du nur für Erfahrungen gemacht? Genau, was sind die Preise? Wie meinst du das jetzt? Meinst du Unterstützer im Kandidatenportal? Die kann ich billig verkaufen. Ach, die sind ja billig. Nein, ich meine jetzt auf der AV. Ja, das haben wir doch schon mal ausgerechnet, oder? Boah, können wir nicht das ein Jahr ohne verdammte Wahlen machen? Das war ich nicht. Ich habe keinen Bock auf kandidierte Piraten. Ja, das sagst du jetzt so, Bernd, ne? 2015. Also ich finde, 2015 ist auch lang. Ne? Da können wir alle möglichen Parlamente platzen sehen und Neuwahlen machen. Die Wahlen hören erst dann auf, wenn alle Piraten wirklich alle in irgendeinem Parlament sitzen. Nein. Und wer ist dann die Basis? Ich. Ich bin nicht gewählt. Ich, da ich nicht kandidiere. Und dann mache ich euch die Hölle heiß. Ach, ich habe Angst. Ich bin auch Basis, aber ich kandidiere für den nächsten Landesvorstand. Das habe ich schon auf meinem Wiki-Profil. Ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Ich wähle dich. Danke. Also was denn? Vorsitzende natürlich. Erste Sekretärin. Wer war das jetzt? Ich, Marco. Erste Sekretärin. Was? Ich bin für Neuwahlen auf statt AV. Ja, auf der Pampa können wir uns sowieso knicken. Also dann könnten wir aber trotzdem noch da alle hinfahren und einen neuen Vorstand wählen. Das geht auch nicht. Dann kandidiere ich auch. Ich glaube, dann habe ich Heimvorteil. Das geht auch nicht. Natürlich geht das, muss nur die Schatzmeisterin zurücktreten. Andrea hat den Rechner von Alex geschrottet. Deswegen hat das nicht geklappt. Aber wenn das passiert, dann machen wir uns richtig zum Obst. Ja, aber dann würde ich sagen, dann fahren wir alle nach Meinerzhagen und machen da irgendwie schöne Sause und versaufen einfach die 250.000 aus der Kasse. Yes, I love Obst. Das ist eine Ansage. Schaffen wir das? Und ich dann die Schneeball an. Sorry, jetzt mal eben einmal ernst. Also die einzige Chance, da wirklich irgendwie in der Öffentlichkeit einigermaßen rauszukommen, ist das durchzuziehen. Kann ich bitte einer stumm stellen, wenn er ernst macht? Okay, ich... War Spaß. War Spaß ist gut. Du bist im falschen Mumble, sorry. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ja, das wird sein. Habe ich was verpasst? Ich habe gerade mein eigenes Interview gehört. Mit mir? Du meinst, damit es irgendjemand überhaupt sich anhört? Genau. Er wollte Klicks zahlen. Ich muss Klicks generieren, das hat mir mein Medienberater erklärt. Twittert jetzt auch dein Team? Mein Team twittert für mich mit, ja. Ich sag doch mal, der Schrage, der kandidiert und da gibt's auch einen Kandidaten-Podcast-Check-Interview oder wie das heißt. Aber das ist super, die Idee mit dem Team. Ich glaube, ich werde jetzt immer, wenn ich dente, so jedes Mal anderes Namenskürzel hinterschreiben. Masse vorsimulieren, ja? Aber kein. Ich soll dir übrigens von Britta sagen, dass sie dafür ist. Bitte, top. Das erste Kürzel, das ich benutze. Nicht zu verwechseln mit Bullshit, bitte. Ist das die Steigerung Bullshit, Storm? Und dann kommt die, das war es vorhin, Nashorn Shitstorm oder was? Also mit Nashorn-Scheiße kann nicht jeder um sich schmeißen, ne? Das muss man sich erst auch mal verdienen. Du meinst, dafür muss man schon ein Mandat haben, damit man mit so schwerem Geschütz auftreten darf? Man sollte mal so in so einem Zoo gearbeitet haben, finde ich, denke ich. Das wäre doch meine Grillfrage. Hast du schon mal in einem Zoo gearbeitet? Die merke ich mir. Hübsch, Blaube. Müsste ich die Frage nicht beantworten mit Ja. Zählt auch Kläranlage? Ja, Hauptsache Scheiße. Ja, lass mal den mal stumm. Hat irgendjemand neue Empfehlungen für ein wirklich bequemes Headset? Wir tun langsam wie Ohrenweh hier. Nimm dir einen Sennheiser, egal was für eins. Ich bin da hochzufrieden mit. Was ist denn das Problem? Ist es dir zu schwer? Drückt es dann auf die Ohren oder was? Also ich habe zu große Ohren für dieses Headset. Es drückt. Ja, ich würde dir ein leichtes empfehlen. Ich habe hier ein Plantronics Blackwire C220. Das ist aus einem Callcenter. Das ist sehr leicht und drückt auch nicht. Und ich würde sagen, du musst das einfach erleiden und Außenminister werden. Was hat ein Headset mit krummen Ohren zu tun? Mit Außenminister mit krummen Ohren zu tun? Genscher. Scheiße! Der Genscher hat jetzt den Uri Geller verklagt, ne? Ich fliege. Genschman. Ja, Genscher hat jetzt den Uri Geller verklagt. Der hat ihm den Löffel verbogen. Genschman. Also letztes Jahr hat mir schon einer gesagt, beziehungsweise es war noch dieses Jahr, dass ich aussehen würde wie der Lauer nur ohne Bart. Das fand ich eine Beleidigung. Ach, dann weißt du das in den Talkshows. Da habe ich aber herbe aus. Oh, feier. Die wohl alle dachten, der Lauer hätte sich mal rasiert. Also da finde ich, kommst du aber auf dem Mumble viel netter rüber als sonst. Also wenn wir jetzt schon schlechte Witze mit Politikern machen, da hätte ich auch noch einen. Ja, los. Schlecht geht immer bei dir, mach. Meinst du, Lauer wäre ein Politiker? Ja, das auch, aber wir überlegen, ob wir einen Server nicht Möllemann nennen sollten, so, damit er nicht abstürzt. Der geht doch dann schnell platt, da würde ich aufpassen. Also da wäre ich auch etwas vorsichtig, wenn das rauskommt. Also erstens korrupt. Es gibt ja immer das mit dieser Datenkorruption, das ist auch schon schwierig. Und dann halt, ja. Tu Gutes und twitter darüber. Also ich weiß, dass ich in der Firma nie wieder meine Passwörter mit Schimpfwörtern vergebe. Warum nicht? Was haben die heute vom CCC gesagt auf dem Kongress? Die haben eine Umfrage gemacht in England, wie viel die Leute haben wollen, wenn sie ihre Passwörter abgeben. Und für Firmenpasswörter wäre schon für 5 Pfund möglich gewesen und die privaten Passwörter für Facebook hätte man 80 Pfund für hinlegen müssen. Ja, ich hatte dann nur mein Passwort für meinen Bildschirmschoner rausgegeben. Das hatte ich auch hinterher geändert. Und das war an meine Vertriebsleiterin. Nur sie stürmte da rein, während ich gerade Akten sortierte, schmiss sich an meinen Rechner. Ich muss mal ganz schnell auf den Server zugreifen. Können Sie mir eben das Passwort für den Bildschirmschoner geben? Ich so, ja, Flampe. Und danach hatte ich erst eine Minute lang überhaupt kein Gefühl mehr auf Stellen. Und hab dann nur ganz kleinlaut gemurmelt, nee, das ist mein Passwort. Da kommt ja auch keiner drauf, ne? Also ist, es wäre es erst, als ich ausprobiert hätte, um irgendwas zu knacken. Solange da nicht 5 Ausrufezeichen hinten dran sind. Also jede wirklich relevante Anwendung darüber hinweg hatte dann ein persönliches Zugriffspasswort, das dann ein bisschen komplizierter war. Deswegen hatte ich dafür den Bildschirmschoner nicht so den Bedarf, irgendwas Megamäßiges reinzuhacken. Was war das denn? STH14MP3 oder was? Das kompliziertere Passwort? Nein, das war schon wieder diese blöden Dinger mit mindestens 10 Stellen, Sonderzeichen und Kommata und was weiß ich nicht alles. Schöner Versuch, Kaimi. Also, ich weiß schon mal, welcher jetzt ausschließen muss. Bitte? Er weiß schon mal, welche Passwörter er jetzt nicht nehmen muss. Und ich wollte sagen, er ist noch. Und ich bin nicht mehr in dieser Firma. Ach, was will ich denn mit Boostbreeds-Zugangsdaten? Ich komme noch an ganz andere lustige Accounts dran. Ja, so dieser Mailing-Admin, Mailing-List-Admin, super. Ach so, das meinte ich gar nicht, aber ja. Ja, und meinen letzten Rechner, meinen privaten, hatte ich deutlich schlechter abgesichert. Das habe ich dann auch gemerkt. Grummel. Also ich habe eins gelernt, ich skype nicht mehr mit Piraten. Nicht mehr mit komischen. Was sind denn komische Piraten? Weil du das Gefühl hast, die gucken dir in die Wohnung? Weil sie Angst um ihren Rechner hat. Yep. Buxfield, sag mir bitte, was sind komische Piraten? Sind doch alle komisch, oder? Der Bitch läuft immer noch scheiße, soll ich den mal kicken? Jupp. Ja. Nein, ich meine eher so die unangenehmen Trolle. Ich glaube, ich darf gar nicht kicken. Schön ist das nicht. Gibt's angenehme Trolle? Ja, bitte, Kaimi, film mir mal vor, wie du hier jemanden vom Server kickst. Ja, es gibt so konstruktive Trolle. Guck mal, da ist der Goxi. Wo wir gerade von Trollen sprechen, da kommt er direkt angesprungen. Der Spitzenkandidat ist wach geworden. Wir möchten jetzt aber bitte mal eine Erklärung haben, was denn da schiefgelaufen ist. Wir gehen nämlich von einem technischen Versagen aus, dass du nicht mehr aufgeführt wirst im Kandidatenportal. Wahrscheinlich sind die Mails zu spät versandt worden und im Router hängen geblieben oder so, ne? Ja, ich habe noch keine genauere Stellungnahme vom Fullerin dazu. Aber es ist ein Problem aufgetaucht. Kaimi, kick mich doch einfach mal hier vom Server. Hab doch mal nicht so eine große Schnauze. Ich kann leider nicht kicken, aber sonst hätte ich das nach Aufforderung natürlich gerne gemacht. Ich kann dich auch in den Raum schieben, wenn dir das reicht. Genau, Erklärung ist dann, wollte gekickt werden. Eigentlich sind wir doch total froh, Goxi, dass du dich jetzt gerade gemeldet hast. Der war gut, Bubi. Der war super. Goxi, du kannst gerne... ist er jetzt weg? Guck mal in den Chat. Goxi, ich kann dich gerne zum Kandidatencheck schieben mit dem Blaubeermuffin, wenn du möchtest. Und ja, übrigens wollte ich hier nicht vom Server gekickt werden, von irgendwem, sondern vom Kaimi. Oh, da haben wir jetzt nicht aufgepasst. Bitte mir viermal so eine Entschuldigung. Du hakst irgendwie, kommt nicht alles vorbei. Und Goxi, ich wollte deine Rede mitschreiben, ich bin enttäuscht. Kaimi, kick mich doch einfach. Behaupte nicht Dinge, die du kannst, die du nicht ausführen kannst. Nee, kann ich nicht, aber wenn du möchtest, schiebe ich dich in einen anderen Raum. Schieb ihn mal in den Kandidatencheck-Podcast, dann machen wir den Unterschied Part. Zwischen kicken und verschieben. Da hast du völlig recht, lieber Goxi. Also. Du hast gut rausgefunden. Nee, das weiß ich schon seit Ewigkeiten. So, jetzt nicht mal so ernsthaft hier. Das ist schließlich der Spelunkenkast. Das ist, die sind total, das ist widerspenstig ohne Ende. Wenn du mal kein Niveau haben willst, ja, dann musst du dich gegen Niveau wehren. Die ganze Woche machen die nur Quatsch, ja, und dann haben wir mal Spelunkencast und dann sind die ernst. Das kann aber irgendwie nicht sein. Also eigentlich müsste ich jetzt ja aus Prinzip Mitglied der AG Technik werden. Ja, weil die Piraten müssen immer gegen den Strom immer rudern. Ja, genau, das ist es. Am besten du schreist wirklich in die Runde, mehr Lärm bitte, und plötzlich ist Ruhe. Die meisten rudern ja noch nicht mal, die tauchen. Nein, du musst noch ernster sein als sie selbst. Dann fangen sie an, Quatsch zu machen. Das Beste wäre, wenn man in diesem Kandidaten-Checkraum jemanden festhalten und knebeln könnte. Dann Gox wieder einfach einsperren. Oh ja, ich kneble mit. Radio Free Goxi. Ab jetzt 24/7. Live im Internet. Was? Hast du was gegen Goxi, Harald? Nein, das war einfach nur mal ein Vorschlag, so einfach prinzipiell, nicht gegen Goxi, auf gar keinen Fall. Ich habe ihn ja unterstützt. Falsche Antwort, die richtige Antwort wäre gewesen, nichts Wirkungsvolles. Wo ist denn der jetzt hin? Ist auf einmal weg. Was wäre? Er hat sich jetzt selbst gekickt. Nee, ist wieder im Segelclub. Wen meint ihr bitte gerade? Goxi. Goxi, ich habe jetzt gerade gedacht, ich ziehe mal Goxi in den Kandidatencheck-Interview-Dings, weil ich warte ja drauf, bin dann auch rein und dann war er aber auch schon wieder weg. Das mag der gar nicht, wenn er gezogen wird. Ach, da hast du noch aufgezogen. Hättest du ihn mal runterziehen müssen. Verstehe ich jetzt nicht. Ich wollte halt, ich will ein Interview. Doch nicht vom Goxi. Doch. Er hat doch zurückgezogen. Das ist mir auch wurscht. Also, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das Absicht war. Ich muss ein ernstes Wort mit ihm reden. Er hat gesagt, er müsste meine Fragen ja mit mehr als zwei Worten beantworten. Wahrscheinlich hat er deshalb jetzt zurückgezogen, weil ihm das dann doch zu blöde ist. Harald, du nimmst dich zu ernst, oder? Eben. Wieso sollte irgendjemand deine Fragen beantworten wollen? Nein, ihr müsst das so sehen. Ist der Bug denn schon behoben, dass man Fragen beantworten kann und wieder löschen kann? Die jetzt beantwortet, dann dastehen? Vor allen Dingen muss es auch die Möglichkeit geben, bestimmte Unterstützer rausschmeißen zu können und bestimmte Fragesteller. Ja, und ich würde meine Unterstützung ganz gerne auch irgendwo mal zurückziehen, geht auch nicht. Doch, es gibt die Möglichkeit über Fulleren, gibt einen, habe ich heute gesehen, da steht drin, dass diese Frage nach dem Tanzen repariert worden oder geändert worden ist, weil der Rest Blödsinn war, gestrichen. Also es ist irgendwie über Fulleren gelaufen. Und ich denke, das ist auch der jetzt sinnvolle Weg, weil sonst würde gegebenenfalls die Trolle ja diese Geschichte entsprechend manipulieren, alles Mögliche rauslöschen und reinsetzen und so weiter. Das wäre dann auch etwas problematisch. Und dann hast du mich nicht richtig verstanden. Ich habe Leute unterstützt und ich könnte mir vorstellen, dass ich die vielleicht unter Umständen, also diese Unterstützung zurückziehen wollen würde. Geht nicht. Aufgrund von Äußerungen des Kandidaten möchte ich mich distanzieren und meine Unterstützung zurückziehen. Genau, kannst entweder nochmal reinschreiben oder an Fulleren eine Mail schicken und ihm das mitteilen, dann macht er das sicher. Das ist aber sehr anstrengend. Es wäre schön, wenn sowas ohne Datenbankeingriff ginge, dass es jeder selbst machen kann. Yep. Du musst auch nicht so leichtfertig mit deiner Unterstützung sein, Vaku. Ja. Nee, also jetzt mal ohne Kram, ne? Irgendwie tauchen heute echt die ganzen Kandidaten alle auf. Wo denn? Ja, wir hatten gerade gesprochen. Keine Ahnung. Ich dachte, wir reden von Kandidaten und nicht von Leuten, die sich ins Feed eintragen. Ich glaube, er steht auch im Kandidatenportal. Wer? Valentin. Der zweite von unten im Kanal. Schuldig. Ah, auch auf der Suche nach Profil? Profil? Ja, wozu braucht man Profil? Also zumindest hört ja Well auf Piraten, die ihm das fürchterliche Polohemd mal aberkennen. Wir können den Namen noch umändern von Titten alles für Google zu Profilomat für Kandidaten. Das hat aber nichts mit Sex zu tun und dann zählt das nicht. Ja, das ist auch total langweilig, weil du kandidierst, dann sag doch mal warum. Nein, oh, Valentin, nee, wollen wir gar nicht. Nee, dann machen Valentin, Schreibi gibt's ihm. Jetzt Schreibi ist schon los, glaube ich, oder? So weit kommt's noch. Nee, ich hab nur Twitter ausgemacht, mal ganz ruhig bleiben. Was, Valentin kandidiert, ja, hört sie an wie André Kaspar, kann ja schon nichts geben. Nein, unter dir ist der Valentin und der möchte jetzt gerne eine Breitseite. Ja, das ist jetzt aber schlecht, weil... Nein, aber nicht, dass er dann heulend wieder austritt. Nein, ich möchte nicht noch einen. Ich kann den jetzt nicht bashen. Es stehen zu viele Leute auf der Liste, die noch unwählbarer sind. Das geht jetzt nicht. Ah, schön! Das klingt ja fast nach einem versteckten... Moment. Lass mich nachdenken. Das Problem ist... Ja, wir brauchen... Wir brauchen mehr Rhetoriker, die schnell und spontan reagieren können. Lass dir Zeit. Das Problem ist, Björn, dass du diese Aussage doch eigentlich zu jedem bei jeder Wahl sagen kannst, oder? Also, ich meine, haben wir doch immer... Hast du mich gerade Chat genannt? Nee. Kann ich mich nicht daran erinnern. Wie vielfach ist denn die Kandidatenliste aufgefüllt im Verhältnis zur dann Liste? Das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie lang die Liste ist. Das klingt ja so, als würden die da teilweise antreten zum Fratzengeballer. Das klingt nicht nur so, das ist so. Das sind das basisdemokratischer Sadomasochistenverein, oder was? Ja, kurz Piraten, weiß man doch, oder nicht? Genau, bei Piraten weißt du gar nichts bis zum Tag der Versammlung. Ich bin gespannt, was die Hamburger machen. Normalerweise sind wir ja angenehm neben der Spur, was das angeht. Aber mal gucken. Ja, das hast du natürlich. Das war eine super Vorlage, Buxfried, danke. Das Profil von Wicker ist natürlich großartig. Ich finde, Leute, die Hartz IV abschaffen wollen, sollten wenigstens wissen, wie man es schreibt. Danke. Finde ich jetzt gerade irgendwie überflüssig. Hat sich doch schon längst erledigt, oder? Ich stelle fest, es gibt echt Perlen in diesem Kandidatenportal, die ich noch nicht kenne. Perlen? Oh, Kaimi-Perlen, wie hübsch. Du weißt, dass das eine andere Bedeutung hat im Ruhrgebiet? Ja, das war nicht so gemeint. Und nein, ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet. Deshalb versuche ich hier den interkulturellen Kommunikationsausgleich herzustellen. Das Perle ging jetzt mir so nicht. Wenn du sowas noch einwandfrei aussprechen kannst, musst du mehr trinken, Foti. Was ist denn interkulturell daran? Köln-Düsseldorf zum Beispiel. Oder okay. Rheinland und wie heißt das andere Zeug, wo die Leute zum Lachen in den Keller gehen? Sauerland. Lipperland. Münsterland? Ostwestfalen. Restdeutschland? Woanders. Ostwestfalen-Lippe, ganz schlimm. Berlin. Drüben? Gelsenkirchen. Hannover. In Hannover gehen die nicht zum Lachen in den Keller, in Hannover lachen die gar nicht. Genau, dann fragen die, was soll ich jetzt hier im Keller? Im Hannover werden ja um 18.30 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt. Mit Recht. Zu Recht. Aus Gründen. Das kann doch nicht sein. Ich finde, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, was denn bitte? Oh, können wir mal kurz den Phrasenmäher rausholen? Also es gibt ja solche und solche Bürgersteige, ne? Nee, Sonne und solche heißt das. Aber machen wir weiter. Es gibt solche und solche. Und manche gehören zu den solchen. Kaimi hat das Wort. Was soll ich denn sagen? Ja, du bist keine Ahnung, aber ich moderiere jetzt mal hier. Genau. Los. Moderier das Spiel. Logikas, geh weg. Erklär doch einfach mal Kaimi, wie du den Goxi jetzt vom Server gekickt hast, wo er jetzt weg ist. Was? Ich hab niemanden gekickt. Das klang so nach der passiv-aggressiven Nummer. Schönes Ding von Sonneborn. Merkwürdige Diskussion über die Bezüge des Kanzlers. Natürlich wird man als Bundeskanzler nicht reich, aber als Altkanzler. Ich muss erst das Lehrgeld. Lehrjahre sind kein Herrenjahr, oder wie war das? Und wer von euch schreibt denn schon sein Buch? Ich. Was denn? Willkommen im Irrenhaus, ein Jahr allein unter Piraten? Markus Welt vielleicht oder sowas? Wenn ich ein Buch über die Piraten schreiben würde, würde ich das die Synapsenmühle nennen. Die wunderbare Welt der Andrea. Oh, nee, der Markus. www. Markus wunderbare Welt. Eine Frau erklärt das Internet. Ja, ist doch hübsch. Nee, eine Frau erklärt das Wiki. Oh, Wiki kann ich. Ah, wer hat das jetzt gerade gesagt? Moment. Ja, der Yoshi, aber das war der Familien-Yoshi. Wer ist Vicky? Vako. Die also Vako-Prinzessin. Vicky Vako? Vicky kenne ich nicht. Seid ihr doof oder was? Doof sind wir auch, aber was sind wir nicht? Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Wacom schreibe. Wie dieses blöde Grafiktablett. Ach so, ich dachte Waco, aber das war irgendwas für die AG Waffenrecht. Autsch. Bitte auch nicht zu verwechseln mit Vika, ne? Nein! Hat die AG Waffenrecht ja nicht Konjunktur, seit sie endlich durchgezählt haben? Ja, wenn die sich nicht gegenseitig abschießen würden, hätten sie vielleicht noch ein paar Mitglieder mehr. Ja, sie haben ja immer so erzählt, ja, da können wir jetzt nicht drüber reden, es ist ja noch nicht raus, irgendwie, was sie da durchgezählt haben. Die zählen nicht durch, die laden durch, ja. Kann übrigens, falls Vika unbedingt wieder an Bauen und Verkehr teilnehmen will, irgendjemand mich daran hindern, ihr die Nase aus dem Gesicht zu beißen, wenn sie mehr als zwei Sätze sagt? Nein, werde ich nicht tun. Absolut nicht. Tu es. Kein Zickenkrieg hier. Ja, also das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Man kann doch niemanden von der Mitarbeit abhalten, auch wenn jemand zur, sagen wir mal, UG-Verteidigungspolitik geht und denen erstmal erklärt, sie könnte der UN-Charta nicht zustimmen, da kann man doch jetzt niemanden ausschließen für. Wird man ja wohl noch sagen dürfen. Man kann niemanden ausschließen, aber man kann etwas strenger moderieren. Wieso? Hallo, wieso jetzt Zickenkrieg? Wieso nicht? Wenn die eine die andere wegbeißen will, dann ist das Zickenkrieg. Ah, okay. Und wie nennt ihr das unter Männern? Auch Zickenkrieg, wenn es Vorzimmerdamen sind. Oh, und so. Wollte ich gerade sagen, warum soll man es da anders nennen? Also ich nenne auch Männer zum Beispiel Dieven. Da mache ich nicht so wahnsinnig viel Unterschiede, wenn es denn mal angebracht ist. Ne? Wir nennen es einfach direkt wegbeißen. Bei Männern heißt das Kommunikation. Und außerdem kenne ich Zicklein eigentlich auch als Gattungsbegriff. Ich glaube, bei Männern heißt das Fußball, oder? Och, sind die süß. Wer? Die also Zicklein. Männer mit Fußball gleichzusetzen ist aber auch sexistisch, das ist uns schon klar, ne? Absolut. Ich bin da auch da, stehe ich zu. Außerdem ist das Brutalität, weil Männer im Fußball werden ja nur noch als Hooligans und Ultras und so weiter. Also ja, Männer sind Schweine, ist doch klar. Irgendwas mit in die Bälle treten, ne? Es gibt schon noch die auf dem Platz, ne? Das war ein Zitat. Richtig, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Jetzt kommen wir langsam zum kumpelhaften Ton hier, Männer sind Schweine und so. Geht das noch weiter? Dann hole ich mir auch noch ein Getränk. Kann ich. Also ich habe noch Bier bis Jahresende im Kühlschrank und daneben, also ich halte noch durch. Ich komme vorbei. Also irgendwie fühle ich mich über Twitter und ähnliche Kanäle im Moment so übergentrifiziert. Jo. Das hatte ich gestern irgendwie bei der Party, nee, vorgestern war das, im CCH ganz später Stunde, wo ich dann irgendwann zu dem Schluss kam, ey Leute, ich will auch diesen ganzen Strudel nicht dauernd speisen, indem ich da auch noch meine Meinung dazu gebe. Dieses ganze, jeder, der der Meinung, das ist so ungefähr, als wenn irgendwie 500 Leute im Raum Ruhe schreien, so kommt mir das manchmal vor. Hast du vorgestern den Gender-Vortrag zufällig gehört? Nee. Also der war wirklich voll krass. Das war so eine Lady, hatte erstmal Probleme mit ihrem Laptop. Das dauerte 10 Minuten, bis der dann irgendwie lief. Und dann sagte sie, ja, es geht ja jetzt hier um Frauen und Technik. Und ich bitte jetzt nicht, die Anfangsprobleme damit gleichzusetzen. Und dann redete sie immer so wirklich wie eine Schlaftablette. Und dann fiel ihr so, nachdem sie so 10% oder 20% ihrer Folien durch hatte, sagte sie, oh, es ist ja schon die Hälfte des Vortrags rum. Jetzt muss ich wohl was überspringen oder mich beeilen. Aber sie konnte das definitiv von ihrer Art zu sprechen, konnte sie das nicht. Das war echt lustig. Ja, das passiert, kann jedem Piraten passieren. Ja, aber sie wollte ja ihre Message überbringen, hatte eben 45 Minuten dafür oder sowas und war halt leider nicht dazu in der Lage. Von daher hat sie eben dann gelost. Genau, das, aber dieses Vorrecht, irgendwie sich zum Trottel zu machen, das hat ein Mann genauso wie eine Frau. Und auch alle Menschen, die dazwischen sind. Genau. Yes. Inklusive der Eichhörn. Das Witzige ist, wenn du wirklich mal am Brennpunkt bist, ich habe mal jahrelang in der WG gewohnt, wo die Leute fleißig die Geschlechter gewechselt haben und so, du glaubst gar nicht, was für sexistische Witze die dann wieder irgendwie gerne verwenden, aber das ist so wie ein Blinder darf halt einen Blindenwitz machen, mit diesem Humor, den ich da so an Bord hatte, bin ich dann bei den Hamburger Piraten zu Anfang ganz schön auf die Fresse gefallen. Da hast du aber so sehr hübsch jetzt einen Spelunkencast umschrieben. Ne? So ist das hier. Wolltest du aber sagen, die Hamburger sind humorlos? Nein, aber das kam halt erstmal komisch rüber, weil ich irgendwie so einen Scherz machte, der halt einfach eine Satire sein sollte. Und später, also Wochen später, als wir das Thema mal hatten, durch diesen offenen Brief von den Juppies da irgendwie, hatten wir das Thema nochmal und da sagte man mir, ja, gab auch mal von dir so eine Bemerkung und ich so, ja, dann raum aus damit. Ich kann dir sagen, ich rate mal, welche das war. Hab sie dann auch vor versammelter Mannschaft zitiert und so, ja, genau die. Okay. Also um es kurz zu machen, ich habe gesagt, der Boden war schmutzig und irgendwie lag überall wieder Scheiß rum und ich hatte den Staubsauger rausgeholt, während die Runde da noch war, weil ich weiß, nachher macht sowieso keiner. Hab dann angeschmissen, da rumgesaugt und dann, als ich fertig war, habe ich gesagt, das mache ich jetzt aber nicht jeden Abend, wir sollten vielleicht mal, und jetzt kommt der blöde Witz, wir sollten vielleicht mal den Beitrag für Frauen auf Null setzen, solange bis wir 50% haben. Ja. Ja, und das kam halt total scheiße rüber. Also das heißt, wenn 50% wären, musst du nicht mehr Staubsaugen, oder? Ja, das war halt ein scheiß Witz. Ich weiß, dass der irgendwie ins Klo gegriffen war. Ich hätte mir jetzt so gerne so eine ganz blöde Stille gegönnt. Mir jetzt, ne? Ihr jetzt gemerkt, Kira lauert die ganze Zeit hier, ob irgendjemand eine sexistische Bemerkung macht und zack, geht das Mikro an. Nee, ich hab ja eben gerade gesagt, dass es scheiße war und ich hab jetzt einfach mir gesagt, okay, jetzt muss ich aber auch den Arsch in der Hose haben und das Ding mal irgendwie aufdecken. Ich dachte, wir machen Spelunkenkast. Ja, okay. Wen kriegst du denn noch aus der Partei schreiben? Warte, ich guck mal gerade, wer da ist. Ach so, ich dachte, du guckst mir ins Kandidatenportal. Nee, ich mach mir ja den Spaß nicht kaputt vor der Afropampa. Ich wollte gerade sarkastisch sagen, mach es nicht bei mir, sonst geht die AG auch noch flöten. Was? Kandidierst du? Bin ich wahnsinnig? Ihr habt 3 Kinder zu Hause. Ja, aber es gibt, danke. Es gibt Leute, die haben 3 und kriegen gerade das 4. Es gibt ja genug Familienväter und Mütter, die auch kandidieren mit mehreren, vielen Kindern, aber irgendwie wollen die alle nicht mit dem guten Kollegen hier seine AG machen. Man kann doch auch als ganze Familie kandidieren. Also man kann ja auch 7 Kinder haben und Mütter sein, oder wie war das? Also mich stört an der, wenn ich kandidieren würde, habe ich das Problem mit diesem komischen wie Erwerbsarbeit. Das stört. Abschaffen. Mein Reden, aber da werde ich immer zu gezwungen. Ich kann nicht anders. Aber mal gucken. Vielleicht so in 8 bis 10 Jahren, dann überlege ich mir das. So für die Rente hinter irgendwann mal. Wenn es dann die Piraten, die Real Piraten, die echten Piraten, die linken Piraten, die rechten Piraten und alles gibt, ne? Das Kollegium nicht vergessen, bitte. Die sitzen dann in ihrem Bunker und haben die Verbindung zur Außenwelt abgekackt. Ich dachte, das wären dann die Real Piraten. Ich bitte dich. Die wissen noch nicht, wie man das schreibt. Habt ihr diesen schönen Blogpost gelesen? Warte mal, ich post mal Link, wenn ich ihn finde. Weiß einer ein gutes Mittel gegen Wadenkrämpf? Eine zweite Piratenpartei gründen. Mann, haben der die Beine massiert. Genau. Gegen Wadenkrämpfe im Ernst? Magnesium. Auf jeden Fall die Beine so lagern, dass die Muskeln locker sind. Das hilft total gut. Ja, so Schneider sitzt am Computer war jetzt gerade eine scheiß Idee. Kennt ihr den Blog? Lest mal, ich habe da einen Link reingestellt. Ja, genau, den suchte ich gerade. Es gibt so viel Scheiße zu lesen den ganzen Tag über und so wenig Gutes, da müssen wir auch noch was dran ändern. Was ist los? Wir lesen alle diesen Blogpost. Also, ich habe gegen eine W-Liste gelesen, war aber auch nicht besser. Gegen den Muskelkrampf gibt's progressive Muskelentspannung. Oh ja, das hatte ich eine Kur, das ist schön. Einschlafen für Fortgeschrittene. Fortschritt ist immer gut. Man muss innovativ sein. Björn, guck, wenn mir jetzt die Propaganda die von Dr. Beef zieht. Probleme. Was zieht? Die Propaganda von Dr. Beef. Egal, mach weiter, Entschuldigung. Ich habe dich akustisch immer noch nicht verstanden. NRW-Mailingliste schreiben von unserem Bochumer-Mitbürger, der sich bewirbt die Liste und das, was er schreibt und was Dr. Beef neulich geschrieben hat. Oh, jetzt muss ich mich selber stumm stellen, ne? Nö. Ja, das Problem ist, ich finde das jetzt nicht wieder, weil ich natürlich nicht lese, was Volker schreibt. Ach, ist egal, ist unwichtig. Mach einfach weiter. Ihr habt ja auch ein Problem, Volker. Ja. Ihr seid mir so schweigsam, das stört mich bei der Protokollsynthese. Die machen alle eine Muskelentspannung. Ich glaube, jetzt sind jetzt zwar ganz viele Leute, aber dafür haben wir keine Themen mehr. Ja. Mit der Muskelentspannung probiere ich gerade echt, aber naja, gut, irgendwie. Nich. Ich glaube, mal wieder gesunde Ernährung wäre mal sinnvoll. Ja, die andere Frage ist, wir haben jetzt fast 3 Stunden nach Ruhe. Ich sag mal, es wären 2:45, wenn ich die Stöhne rausschneide. Habt ihr noch Blödsinn auf Lager oder wollen wir aufhören? Wenn du die Stöhne rausschneidest? Die Stöhne. Ach, Entschuldigung. Das Stöhnen rausschneiden? Ja, ich war echt gerade, ob ich verpasst habe. Ja, der ist eifersüchtig auf die Schildkröten. Stillstöhnende Schildkröten? Hast du die nicht mitgekriegt? Tja, da müsst ihr euch wohl den Spelunkencast anhören. Und die Links raussuchen. Ach ja, die müssen natürlich mit dazugeliefert werden. Nicht vergessen, die Schildkröten sind wichtig. Ja, die gehören dazu. Ja. Und ganz ja, ohne rosa Dosen. Immer diese zweideutigen Sachen hier. Rosa Dosen ist völlig eindeutig. Das ist nur in dem Spelunkencast, war das der davor oder der 2 davor? Ich bin gerade etwas steht im Titel, ihr könnt es rausfinden. Man muss dann halt einfach ein Insider sein, ne? Und nicht einfach so von außen kommen. Nein, also jetzt mal ehrlich, ich wohne in Ruhrpott und das ist zweideutig belegt, das Wort. Also. Wo warst du denn vor 14 Tagen? Weißt du nicht, was rosa Dosen sind? Ja eben, das ist ganz einfach. Nein, ich bin einer, der nie auf Termine achtet. Doch eine AG ja, aber sonst nicht. Kandidierst du schon? Ich hab doch gesagt, erst in 10 Jahren wegen der Rente. Ah, okay, ich dachte doch. Ne? Irgendwie dachte ich, du bist da, weil du kandidierst. Wo hatten wir das denn jetzt neulich? Ah, so hier, El Chef vom Staat machen. Also quasi den Gauk machen. Dann lässt man sich vereidigen, dann ist man ja im Amt, nimmt diese Urkunde an, lächelt, winkt und erklärt seinen Rücktritt. Und weil man dann ja im Amt war, kriegt man dann sein... Aber das haben sie ja, glaube ich, auch geändert. Das wäre die einfachste und schnellste Möglichkeit, an Rente zu kommen. Nein, wir machen das so. Du kriegst dann aber immer noch die Hälfte, von daher reicht das immer noch. Ja, nein, okay, also, okay. Du machst es so, die ersten 4 Jahre, nee, also 3, nee, anders. Das letzte Jahr deiner ersten Kandidatur, da hängst dich voll rein, machst einen voll auf Brennen und so, dann wählen sie dich wieder und dann kannst du einen auf Lau machen. Dann hast du ja sowieso das mit der Rente durch. Da hast du ja mal einen Plan. Das kann ich aber erst in 10 Jahren machen. Nee, ich muss ja bis 65, ich muss anders rechnen. Vorsichtig, das mit dem Renteneintrittsalter, das ist wie mit der Elbphilharmonie, dass je weiter das zum Ende, je weiter man zeitlich fortschreitet, umso weiter wird auch das Ziel fortschreiten. Also das kann sein, dass du in 10 Jahren noch genauso viel Arbeitslebenszeit vor dir hast wie heute. Ja, die optimale Lösung für Renteneintrittsalter, meine ich, wäre 6 Monate und einen Tag Bundesminister. Also jetzt mal halt lang. Ich habe jetzt vor kurzem Bergfest mit 25 Jahren gehabt. Versaume nicht noch meine Rente. Welche Rente? Wieso sollte ich dir die Rente versauen? Ich kandidiere doch gar nicht. Ach so, ich dachte schon. Ja, reicht das eigentlich, wenn ich das als einzigen Grund dann angebe? Oder muss ich dann noch sagen, mit Arbeit und so dieses Ganze? Nö, ist eigentlich schon alles ziemlich klar jetzt so. Wenn du dann in 10 Jahren kandidierst, dann ziehen wir hier diesen Spelunkenkast raus und hau dir den so dermaßen als Kompromat in die Ohren, das glaubst du gar nicht. Gut ist auch immer, wenn man kandidiert, dass man für etwas eintritt, was einem direkt auch persönlich nützt, weil das dann verbreitet man so eine Aura von Ehrlichkeit. Absolut. Oh, warte mal. Klientelpolitik, Tagesmütter habe ich reinzuschmeißen. Das betrifft mich direkt. Nee, das nennt man auch Eigenlobbyismus. Okay, dann mache ich das mit Eigenlobbyismus. Weiß ich nicht. Jeden seine 4 Tagesmütter oder so? Nee, ist blöd. Aber ich mache das mit dem Spelunkencast genau aus dem Grund. Wenn ich mal für irgendwas kandidiere und nur noch Scheiße baue, dann habt ihr wenigstens was Vernünftiges in der Hand. Ach so, ich dachte, dann haben wir Kompromat, um dich loszuwerden. Nö, ich würde sie wählen. Huch. Kann man überhaupt jemanden wählen, von dem man noch kein Kompromat hat? Nee, blöd ist ja, dass man sie nicht wählen kann, weil es ja gar nicht kandidiert, aber nur so. Ich habe ja nur gesagt, ich will nicht in den Bundestag. Aber wenn wir jetzt alle richtig Kampagne machen, vielleicht lässt sie sich ja zum Jagen tragen. Zum was? Zum Jagen tragen. Also, dass man sie jetzt aufs Schild hebt und dann kann sie gar nicht mehr anders als zu kandidieren. Nope. Ist das hier, Bookstreet, ist das jetzt sexistische Kackscheiße oder verstehe ich das falsch? Ja, ich habe es auch nicht ganz kapiert. Am Schild darf nur Majestic stehen. Ja, da habe ich jetzt auch dran gedacht und seitdem verstehe ich es irgendwie nicht mehr. Du meinst das auf den Schild heben? Auf Schild heben meinte einfach nur, dass man halt durch eine Unterstützung jemanden halt im Grunde derartig irgendwie, das empfiehlt, dass er sich dagegen nicht mehr wehren kann. Wieso sollte das sexistisch sein? Jemanden empfiehlt, der sich da nicht mehr wehren kann? Entschuldigung. Stell mal nicht so doofe Fragen hier. Korax hat eine Mail geschrieben. Also auf jeden Fall kandidiere ich immer noch nicht. Und das mache ich auch nicht. Bäh. Kandidierst du dann für Europa nächstes Jahr? Schauen wir mal. Aha. Ich hätte gerne im Landesvorstand Boxstreet mit mir. Die Frauen übernehmen den Landesvorstand. Ja. Erstmal macht die Waage mit mir die Moderation, wa? Da hat mir die Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt heute noch ganz stolz erzählt, dass wenn man die Beisitzer rausrechnet, sie vorgestern eine Frauenquote von 75% im Vorstand haben. Mhm. Wir brauchen da gar keine Quote. Wir kriegen das so hin, Leute. Wollte ich auch gerade sagen. Wenn ich überlege, hier bei der Landtagswahl, da hatten wir hier in unserem Wahlkreis, hatten wir von 3 Direktkandidaten und mir als Listenkandidaten, hatten wir dabei einen Mann. Und das ganz ohne Quote. Hat der Mann eine Schnitte gekriegt? Habt ihr denn da keine Männer in eurem Kreis? Also, da muss ganz klar eine Männerquote her, ne? Absolut, das weiß ich jetzt auch. Ich find's aber nicht okay, dass ihr die Männer da so diskriminiert. Wir diskriminieren euch doch überhaupt gar nicht. Man will die haben sich nicht getraut. Da waren zu viele Frauen. Entschuldigung, Kaimi, du bist immer so leise. Ich fall dir immer ins Wort. Ich sehe das immer so im letzten Moment. Also bezüglich Quote muss ich hier wirklich mal was sagen. Es ist, ich möchte keine Quote, aber wir sollten die Männer wirklich unterstützen und ja, ich weiß nicht, irgendwie den Menschen helfen, dass sie das tatsächlich auch schaffen. Also ich bin dafür. Männer an die Macht. Rico, wow. Ah, drollig, ich höre gerade in den Nachrichten, Merkel hat sich gemeldet und gesagt, nee, sie findet, Bundeskanzler kriegen genügend Kohle. Da hat sie den Steinbrück aber schön in die Pfanne gehauen jetzt. Sie hat ja gedacht, dass Merkel einfach sagt, mir reicht's. Ja, sie hat gesagt, nee, das ist schon völlig okay. So, jetzt steht der Steinbrück als Gierhals da, das ist total geil. Nach dieser Steinvorlage. Das ist aber jetzt ungewöhnlich, dass Steinbrück als Gierhals dasteht, da wird keiner drauf kommen. Nein, aber mit so einer trockenen Bemerkung, das ist schon, sie hat die Technik hat sie schon drauf. Ich bin ja nicht hier Fan, aber sie hat die Technik schon gut drauf. Ja, wobei, er macht sie auch leicht. Hat ja von uns, oder wie war das? Das ist unter uns Pastorentöchtern. Das hat mein Vater mal gesagt, das war irgendwie, als sie damals sich eingesetzt hat, irgendwie, da weiß ich, Kriegseinsatz, irgendwie Afghanistan oder was, hat mein Vater gesagt, Vater ist Pastor gewesen, die soll sich was schämen. Das war sein ganzer Kommentar. Ja, aber guck mal, da hast du die Pastorentochter und den Pastor als Bundespräsident noch. Die Taliban respektieren uns doch mittlerweile als Gottesstaat. Ja, jo. Dann auch noch Ostdeutsch. Wenn sie jetzt auch noch mit der grünen Theologin noch eine Ministerin unterbekommen, dann haben wir aber echt hier, können wir bald die Scharia einführen. Da haben wir unsere katholische, nicht, haben wir unsere protestantischen Mullahs auch in Positionen überall. So viele Leute im Kanal und irgendwie kein Gate produziert. Ihr habt echt nichts zu tun, oder? Es gibt im Moment genügend Gates. Hast du denn einen Themenvorschlag für ein Gate? Also ich bin da ja offen. Du bist offen, hast du eine Hose an? Und die ist nicht offen übrigens. Das war jetzt sexistische Kackscheiße. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja. Das ist ein Skandal. Was kommst jetzt? Du kommst hier mit einer Hose ins Mumble. Aufrufen? Wie? Ich dachte, wir twittern hier alle nackt, mumbeln alle nackt. Aber das Hosengate hatten wir aber letztes im Dortmund gehabt, ne? Ich bin ja hier nicht alleine im Hotel. Das kann ich nicht machen. Das sind doch billige Ausflüchte. Und jetzt kann der Cowboy mal erzählen, was es da für ein Hosengate gab. Das hat die Mitte gekriegt. Wir haben hier in meiner Region ein bisschen Störfeuer aus, naja, egal. Da wurde doch als Hosengate betitelt, wo der Fitz da in kurzen Hosen auf die Bühne gesprungen ist. Ach, hey. Glaub ich, zieh mir einen Rock an. Und was trag dann ich? Dann stiehlst du mir völlig die Show. Ich kann dir meine Hose geben. Hüll dich in Schweigen. Ich glaube, die ist mir zu klein. Ach, weißt du, bis dahin habe ich noch ein bisschen zugenommen. Ja, dann sollte ich deine alten Ansonsten, Hosen Claudia, auftragen. Wenn meine Frau mich fragt, was sie anziehen soll, dann sage ich immer kleine schwarze Strapse und Gummistiefel. Perfekt. Ne. Wie bist du denn drauf? Das ist übrigens auch ein schöner Titel. Kleines schwarzes Strapse und Gummistiefel. Also ich, wenn der Cowboy das anzieht, schön, dann hast du jetzt wieder mein Respekt. Ich finde, das sollte der Titel werden zu diesem heutigen Spinnenkast. Genau, das ist gut. Gut. Hast du schon notiert? Oder kannst du dir das merken? Das kleine Schwarze mit Gummistiefeln, Straps und Gummistiefeln, ja? Genau. Kleine Schwarze gestrapste Gummistiefel. Und dann müssen die Leute bis zum Ende hören, damit sie wissen, wo das herkommt. Bis zum bitteren Ende. Orangener Gummistiefel, bitte. Da würde ich aber sagen, Titten und das kleine Schwarze mit Straps und Gummistiefeln. Und das alles für Google. Aber das wird zu lang. Aber ich versuch's mal. Hauptsache, wir kommen in die Presse, Leute. Mach doch einfach Titten und Gummistiefel, das reicht doch. Und wer das jetzt als nicht verstanden hat, der müsste sich jetzt nochmal alle Spelunkenkatz vorher anhören, damit er versteht, was das heißt. Absolut, halt die Fresse. Wir warten noch eben, bis ihr das gemacht habt. Kann mal jemand ein Bild davon twittern? Nein, bitte nicht. Früher war ja mehr Popcorn. Also wenn man bei Google Images mal Titten und Gummistiefel eingibt, kommt erstaunlich wenig raus. Du, mittlerweile schneidet Google recht gut zu. Mir hat letztens einer gesagt, er sucht irgendwas über eine Folge von Polizisten und Harley. Und jedes Mal, wenn er dann nach googelt, dann kriegt er nur irgendwelche Porno-Links. Und ich habe es einmal eingegeben in mein Netbook und es war, so ich sag mal, die ersten 20 Links waren absolut harmlos. Und wir haben hinterher mal Suchbegriffe vergleichen gemacht. Es waren wirklich exakt die gleichen Suchbegriffe. Dann weißt du, was er ständig macht mit seinem Google. Ich glaube, einmal reicht. Google macht Summierungen, von daher wird sozusagen das Suchverhalten der Nutzer berücksichtigt bei den Links, die angeboten werden. Ja, eine Freundin von mir, die arbeitet mit an einem Verlag, das ist ein bisschen seltsam, so die posten Fotos von Militaria, also so Panzer und so diese ganzen Gefährte. AG-Waffenrecht. Nein, dann ist kein Pirat. Und AG Kriegswaffenrecht. Nein. Und ihr Hobby ist Stricken. Also da kommen teilweise recht seltsame Links bei der Automatisierung durch Google raus. Strümpfe? Dann strickt die Warmhaltesocken für Panzer? Ich glaube, sowas versucht Google dann vorzuschlagen. Ich glaube, Google ist nicht mein Freund heute. Was wolltest du mit Google was anfangen? Ach, Banne! War die Warnung nicht deutlich genug? Nein. Auf was für Seiten du da irgendwie... Naja. Aber wirklich. Findest du das im Blog oder wie machen wir das? Warum seid ihr so schweigsam? Die lesen alle. Im Chat. Aus Gründen. Ich denke, oh, mal, dann werde ich jetzt alle hier beenden. Fragezeichen. Und ich dachte, das sei traurig, weil ich weg war. Ja, ich glaube, ich bin jetzt hier. Sag mal alle tschüss. Tschüss. Bye bye. Und tschüss. Wiedersehen. Intro- und Outro-Musik. Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.